Kapitel 06. Der religiöse Hintergrund von Rabins Ermordung durch Israel Shakak und Norton Metzvinsky. Premierminister Yitzhak Rabin wurde aus religiösen Gründen ermordet. Der Mörder und seine Sympathisanten waren und sind immer noch davon überzeugt, dass die Tötung von Gott diktiert wurde und daher ein Gebot des Judentums war. Umfassende Umfragen, veröffentlicht in der hebräischen Presse, von Menschen in religiösen Stadtteilen und insbesondere religiösen Siedlungen zeigten ein großes Mitgefühl für den Mord. Die Polarisierung der Zustimmung und Missbilligung in der israelischen jüdischen Gemeinde über die Ermordung des jüdischen Staates hat seit dem Zeitpunkt des Mordes zugenommen. Viele israelische Juden, eine erhebliche Anzahl von Juden, die außerhalb Israels leben, und die meisten Nichtjuden besitzen nicht über ausreichende Kenntnisse der jüdischen Geschichte und Religion, um diese Art von Attentat in ihren richtigen Kontext zu bringen. In diesem Kapitel werden wir versuchen, den historisch-religiösen Hintergrund bereitzustellen, der für ein Verständnis der Rabin-Attentat erforderlich ist. Die jüdische Geschichte war voller religiöser Bürgerkriege oder Rebellionen, begleitet von Bürgerkriegen, in denen schreckliche Attentate begangen wurden. Die große Rebellion, 66 bis 73 nach Christus. Juden gegen die Römer, die in der Zerstörung des Zweiten Tempels und in Massenselbstmord in Masada gipfelte, ist beispielhaft. Die Verteidiger von Masada waren, wie viele jetzige Besucher des Masada-Geländes scheinbar nicht wissen, eine Gruppe von Attentätern namens Sikarikin, ein Name, der dem Wort für ein kurzes Schwert entnommen wurde, das sich unter ihren Gewändern versteckte und ihre jüdischen Gegner in Menschenmengen tötete. Im Talmud bedeutet das Wort Terroristen oder Räuber und wird nur auf Juden angewendet. Weder Masada noch diese bestimmte Gruppe werden im Talmud oder in einem Teil des traditionellen Schreibens erwähnt, das von Juden aufbewahrt wird. Tatsächlich waren die Sikarikin ein altes jüdisches Analogon zu modernen Terroristen. Ihre Selbstmordaktivität ähnelte dem terroristischen Verhalten der Selbstmordattentäter, die im Bundesstaat Israel so verabscheut sind. Der Sikarikin entkam nicht aus den Römern, sondern aus ihren jüdischen Brüdern nach Masada. Kurz nachdem die Rebellion gegen die Römer begann, wurde die römische Armee, die nach Jerusalem vorrückte, zunächst besiegt und musste sich zurückziehen. Der Sikarikin versuchte mit einer gewaltsamen, ihren Führer Menahem als absoluter König zu etablieren. Die Juden von Jerusalem griffen dann den Sikarikin im Tempel selbst an und besiegten sie und töteten die meisten von ihnen, einschließlich Menahem. Der verbleibende Sikarikin floh nach Masada, wo sie während der Rebellion blieben. Sie kämpften nicht gegen die Römer, sondern raubten benachbarte jüdische Dörfer. 3 Jahre nach der Niederlage der Sikarikin näherte sich die römische Armee, die von Titus befohlen wurde, Jerusalem zum endgültigen Angriff. Titus, Stabschef, Tiberius Julius Alexander, war ein Jude, der Neffe des großen Philosophen Philo. Jerusalem wurde in 3 Teile unterteilt, jeder Teil stand unter dem Kommando eines anderen Führers, die Führer hatten bereits 2 Jahre miteinander gekämpft. Das damalige Römische Reich war dann besorgt über einen Bürgerkrieg. Einer der Führer, Eleazar der Priester, befahl den Tempel und benutzte ihn als seine Festung. An Passabend im Jahr 70 nutzte ein weiterer Rebellenführer, Johanan von Gashalaf, eine brillante Strategie, um Eleazar zu überwinden. Er verkleidete seine Soldaten als fromme Pilger, die für das Passa-Opfer in den Tempel zu kommen schienen. Nachdem sie von dem leichtgläubigen Eleazar ohne Körpersuch in den Tempel zugelassen worden waren, zogen sie, nachdem sie richtig erraten hatten, dass Eleazar und seine Männer keine Arme an einem so heiligen Ort tragen würden, ihre Schwerter heraus und schlachteten alle ihre Gegner. Die bekannten Masada-Terroristen wurden jüdische und israelische nationale Helden, ebenso wie die Juden in Jerusalem, die den größten Teil des Sikarikin töteten. Johanan von Gashalaf wurde auch ein Nationalheld, aber Eleazar der Priester, vielleicht weil er von Juden getötet wurde, wurde völlig vergessen. In diesen und in vielen ähnlichen Vorfällen in der jüdischen Geschichte wurde das Töten angeblich für die größere Herrlichkeit Gottes begangen. Yichal Amir, Rabins Attentäter, machte eine solche Behauptung. Die Gewalt zwischen Juden endete nicht mit dem Verlust der jüdischen Unabhängigkeit und der Einstellung jüdischer Rebellionen. Die letzte jüdische Rebellion ereignete sich im Mittelalter 614. Vom Mittelalter bis zum Aufkommen des modernen Staates genossen die jüdischen Gemeinden ein großes Maß an Autonomie. Die Rabbiner, die die Autorität in diesen Gemeinden machten und die Autorität hatten, waren am häufigsten in der Lage, Juden gnadenlos zu verfolgen. Die Rabbiner verfolgten Juden, die religiöse Sünden begangen haben und noch heftere Juden verfolgten, die andere Juden zu Nichtjuden informierten oder auf andere Weise jüdische Interessen schaden. Die Rabbiner tolerierten im Allgemeinen Gewalt von einigen Juden gegen andere Juden, insbesondere gegen Frauen, solange die jüdische Religion und ihre eigenen Interessen nicht geschädigt wurden. Die Relevanz dieses Aspekts der jüdischen Geschichte für den Rabbinmord ist offensichtlich. Der Attentäter Yichal Amir ist ein talmudischer Gelehrter, der in einer Yeshiva ausgebildet wurde, die seine Schüler dazu veranlasste, zu glauben, dass diese von Rabbiner über einen längeren Zeitraum begangene Gewalt dem Wort Gottes entsprach. Lange vor Rabins Attentat verzeichnete die in Hebräisch geschriebene wissenschaftliche Studien der jüdischen Geschichte die oben erwähnte Gewalt. Die Ermordung weckte so viel öffentliches Interesse an diesem Thema, dass die hebräische Presse zahlreiche Artikel veröffentlichte, die entweder von Interviews mit angesehenen israelischen Gelehrten geschrieben wurden oder in denen er resultierte. Rami Rösans Artikel vom 15. November 1996 Haaretz Magazine mit dem Titel History of a Denial ist ein ausgezeichnetes und repräsentatives Beispiel. Obwohl Rosen mehrere angesehene Historiker interviewte, stützte er sich hauptsächlich auf die Ansichten von Professor Yisrael Batal, dem Leiter der Abteilung für jüdische Geschichte der Hebräischen Universität in Jerusalem. Batal begann seine Aussage: Der Zionismus hat die Diaspora-Juden als schwache Menschen beschrieben, die Frieden wünschen und jede Form von Gewalt verabscheuen. Es ist erstaunlich zu entdecken, dass orthodoxe Juden auch ähnliche Beschreibungen liefern. Sie beschreiben frühere jüdische Gesellschaft als eine, die sich nicht für etwas anderes als die Halacha und die Erfüllung der Gebote interessiert. Die gesamte jüdische Literatur in Osteuropa lehrt uns jedoch, dass das Gegenteil wahr ist. Sogar im 19. Jahrhundert sind die Beschreibungen, wie Juden lebten, mit gewalttätigen Schlachten gefüllt, die oft in den Synagogen stattfanden, von Juden, die andere Juden auf den Straßen schlagen oder auf sie spucken, von den häufigen Fällen, in denen Bahnhöfe und die Anzahl von Morden herausgezogen werden. Unter Berufung auf die befragten Behörden erklärte Rosen, dass viele Morde aus religiösen Gründen begangen wurden. In einigen hasidischen Kreisen war es bis zum letzten Viertel des 19. Jahrhunderts üblich, anzugreifen und oft Juden zu ermorden, die religiöse Tendenzen reformierten, selbst wenn sie nur kleine. Diese hasidischen Juden griffen sich auch gegenseitig an, weil sie häufige Streitigkeiten zwischen verschiedenen heiligen Rabbinern über Einfluss, Geld und Prestige haben. Nachdem Rosen die Meinungen der besten israelischen Gelehrten gelernt hatte, waren Yichal Amir, Baruch Goldstein, Yonah Avrashemi, der eine Handgranate in eine Friedensdemonstration warf, einen töteten und ein paar Menschen verwundete und Ami Pöpö, der 7 unschuldige palästinensische Arbeiter getötet und von Extremisten der jüdischen Tradition als Großhelden adoptiert wurde. Ist es nur zufällig, dass Baruch Goldstein seine Opfer im Purim-Feiertag massakriert hat? Rosen beantwortete seine eigene Frage: Eine Überprüfung der Hauptfakten der jüdischen Historiografie der letzten 1500 Jahre zeigt, dass sich das Bild von dem unterscheidet, der uns zuvor gezeigt hat. Es umfasst Massaker der Christen von Juden, Scheinwiederholungen der Kreuzigung Jesu, die normalerweise auf Purim stattfand, grausame Morde innerhalb der Familie, Liquidation von Informanten, die oft aus religiösen Gründen von geheimen rabbinischen Gerichten durchgeführt wurden, die ein Verfolger verurteilt und geheime Henker ernannt, Attentate von Ehebrecherinnen in Synagogen und oder dem Schneiden ihrer Frauennasen durch Kommando der Rabbiner. Rosen berücksichtigte in seinen langen Artikel viele gut dokumentierte Fälle von Massakern von Christen und verspotteten Wiederholungen der Kreuzigung von Jesus auf Purim, von denen die meisten entweder in der späten alten Zeit oder im Mittelalter auftraten. Einige isolierte Fälle traten im Polen des 16. Jahrhunderts auf. Von dem 11. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert waren aschkenasische Juden gewalttätiger und fanatischer als die orientalischen Juden, obwohl der Fanatismus der spanischen Juden während der Muslime und der christlichen Herrschaft außergewöhnlich war. Jüdische Historiker haben die Ursachen dieser Unterschiede noch nicht bestimmt. Der Einfluss des christlichen Fanatismus auf die Juden könnte eine Ursache gewesen sein. Die Juden, die in Spanien lebten, wurden möglicherweise von der Tatsache beeinflusst, dass muslimisches Spanien fanatischer war als der Rest der muslimischen Welt. Die Gewalt gegen Frauen, die jahrhundertelang und andere Aspekte der internen Gruppengewalt begangen hatten, beeinflusste er den sich entwickelnden Charakter der traditionellen jüdischen Gesellschaft. Dieser Charakter hat den Kontextrahmen für Rabins Ermordung festgelegt. Wenn Sie einige Fallbeispiele hier unter Berufung auf diese Figur weiter verstehen. Rabbi Simcha Asahs Buch, Sipunis Hamens nach dem Talmud, Materialien für die Geschichte des hebräischen Gesetzes Jerusalem, 1922, ist eine wunderbare Informationsquelle. Rabbi Asaf, der später Professor an der Hebräischen Universität wurde und 1948 einer der ersten 9 Richter des israelischen Obersten Gerichtshofs war, war ein angesehener Gelehrter und ein religiöser Jude. Überzeugt, dass ein jüdischer Staat eingerichtet werden würde, schrieb er sein Buch, um zu zeigen, dass in der Geschichte der Strafen, die von jüdischen religiösen Gerichten zugefügt wurden, um Präzedenzfälle zu gewährleisten, eine ausreichende Anzahl von Rechtsfällen vorliegt. Obwohl einige Abweichungen in der halachischen Interpretation und in der Praxis existierten, wurde in den meisten jüdischen Gemeinden Gewalt gegen Frauen, wie auf vernünftige und moderne Weise definiert, in den meisten jüdischen Gemeinden routinemäßig praktiziert. Einige Rabbiner erlaubten dem jüdischen Ehemann, seine Frau zu schlagen, als sie ihm nicht gehorcht. Andere Rabbiner beschränkten dieses Recht, indem er vor dem Schlagen ein rabbinisches Gericht nach der Prüfung der Beschwerde des Mannes eine Anordnung verlangte. Vermutlich als Erweiterung des Rechts dieses Mannes ordnete rabbinische Gerichte in Spanien die mutigste Bestrafung für jüdische Frauen an, die wegen Unzucht, Prostitution und Ehebruch und einer viel leichteren Bestrafung für jüdische männliche Fornikatoren verdächtigt werden. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts fragte ein lokaler jüdischer bemerkenswert den berühmten spanischen Rabbiner, Rabnu Esha, ob es korrekt war, die Nase einer jüdischen Witwe zu schneiden, wurde von einem Muslim schwanger. Das Bemerkenswerte fügte hinzu, dass die Schwangerschaft in der Stadt zwar nicht schlüssig war, obwohl die Beweise selbst nicht schlüssig waren. Rabnu Esha antwortete, sie haben sich wunderschön entschieden, ihre Nase zu schneiden, damit diejenigen, die mit ihr Ehebruch begehen, sie hässlich finden, aber dies plötzlich erledigt werden, damit sie nicht eine Abtrünnige bevor ihre Nase geschnitten wird, Asaf, S. 69. In einem Fall, in dem ein männlicher Mann mit muslimischen Frauen vorgeworfen wurde, ordnete Rabbiner Yehuda, der Sohn von Rabnu Esha, nur eine Exkommunikation oder Inhaftierung, Asaf, S. 78. Dieselbe Bestrafung wurde vorgeschrieben, als männliche Juden einen muslimischen weiblichen Sklaven besaßen, mit dem andere männliche Juden vorschreibt. Die Rabbiner betrachteten den Ehebruch jüdischer Frauen mit jüdischen Männern als weniger schwerwiegend. In einem solchen Fall befahl ein Rabbiner, dass die Haare der Frau geschoren werden und dass sie in der Synagoge in Gegenwart anderer Frauen offiziell exkommuniziert wird, Asaf, S. 87. Die sephardischen Juden von Jerusalem scherten Frauenhaare als Strafe für solche sexuellen Sünden im 19. Jahrhundert. In einigen aufgezeichneten Fällen beruhte die Bestrafung auf der Überzeugung, dass die sexuellen Sünden der Juden, insbesondere die von Frauen begangen, den Regen am Sturz verhindern. Die Rabbiner vermuteten, dass der Regen fallen würde, wenn jüdische Sünderinnen bestraft würden. Erleuchtete hebräische Pressekommentatoren zu der Zeit stellten humorvoll fest, dass der Regen nicht zurückfiel, selbst nachdem Frauen bestraft worden waren. An Orten, an denen modernere Einstellungen herrschten, stellten sich spanische und portugiesische Juden jedoch von diesen Stammbädern ab. Asaf zitiert die Ältesten der portugiesischen jüdischen Gemeinde in Hamburg im späten 17. Jahrhundert, die, obwohl sie öffentlich beschuldigten, Mitglieder ihrer Gemeinschaft, intime Beziehungen zu nichtjüdischen Frauen zu haben, ihr Bedauern ausdrückte, sie nicht zu bestrafen. Asaf wies auf den Grund hin, in jedem solchen Fall müssen sie die Erlaubnis der Staatsrichter erhalten, S. 95. Die jüdische Gemeinde, schrieb Asaf, konnte nur religiöse Sanktionen zufügen, wie zum Beispiel 2 Brüdern, dass sie nicht in die Synagoge eintreten könnten, bis sie einen berüchtigten Diener aus ihrem Haus entlassen hatten, S. 97. Die jüdischen rabbinischen Behörden in einigen östlichen Teilen Europas könnten etwas härtere Strafen verursachen. Diese Strafen waren jedoch weniger schwerwiegend als die in Spanien auferlegten. Die Leiter der jüdischen Gemeinde in Prag entschieden 1612, dass alle jüdischen Prostituierten die Stadt zu einem bestimmten Datum verlassen oder nach diesem Datum mit einem heißen Eisen gebrandmarkt werden mussten, Asaf, S114. Die Hauptvergehen der Prostituierten bestand darin, dass sie gesehen wurden, wie sie mit einigen unbenannten Auszeichnungen der Gemeinschaft nicht koschere Wein trinken. Die tolerantesten Gemeinden waren diejenigen in Italien, die den Prostituierten, wie Asaf erfasste, voll und ganz ermutigte, weil sie Junggesellen und Narren vor den schlechteren Sünden des Ehebruchs oder des Zusammenlebens mit nichtjüdischen Frauen retteten. In seinem zuvor erwähnten Artikel verzeichnete Rosen die Erforschung neuer jüdischer Historiker, aus denen hervorgeht, dass italienische Juden die Renaissance-Brauch kopiert haben, nach der ein Ehemann oder ein Bruder seine Frau oder Schwester ungestraft töten kann, wenn er sie des Ehebruchs vermutet. Um den daraus resultierenden Makel über die Ehre eines beleidigten Ehemanns zu beseitigen, begangen die Juden während des Gebets viele dieser Morde in der Synagoge, um Werbung zu erhalten. Ein Jude namens Avedia aus Spoleto zum Beispiel ermordete seine Frau in der Synagoge und erhielt, nachdem er seine Gründe erklärte, keine Strafe. Die italienischen Behörden stellten Ovadin vor Gericht und bestraft ihn, aber die Juden glaubten nicht, dass er etwas falsch gemacht hatte. Bald darauf heiratete er eine andere jüdische Frau wieder. Die Brüder ermordeten in anderen Fällen mutmaßliche Frauen. In Bezug auf seine Forschung zitierte Rosen einen solchen Fall in Ferrara im Zwischenjahrhundert. Der Mörderbruder arbeitete für eine Wohltätigkeitsorganisation, die der Gemeinde angeschlossen war. Er konnte seinen Job nach dem Mord fortsetzen. Rosen stellte fest und berichtete, dass die Rabbiner in solchen Fällen normalerweise nicht reagierten. Die jüdische Autonomie vor dem Aufstieg des modernen Nationalstaates ermöglichte Rabbiner, ein breites Verfolgungsspektrum zu betreiben, von dem Gewalt gegen Frauen nur eine Kategorie war. Die Rabbiner verwendeten verschiedene Arten von Gewalt gegen Juden, die religiöse oder andere Sünden begangen hatten. Jüdische Fundamentalisten, die eine Situation wiederbeleben wollten, die vor den gehassten modernen Einflüssen bestand, die angeblich die Juden korrumpierten, betonten diese Gewalt. Die Zentralität der Gewalt in der Halacha spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des orthodoxen Judentums. Das orthodoxe Judentum hatte historisch ein doppeltes Gesetzesystem. Auf der einen Seite gab es ein normaleres Gesetzesystem, aber auf der anderen Seite gab es ein willkürlicheres Gesetzesystem, das in Notfällen eingesetzt wurde. Diese Notsituationen traten am häufigsten auf, als Rabbiner eine große Gemeinschaftsmacht hatten. Die Rabbiner, die behaupteten, Häsi und Untreue seien gefährlich hohe Niveaus, setzten das normale Gesetzesystem häufig aus, zumindest im Bereich, um die Überzeugungen der Gemeinschaft zu bewachen, und nutzten Notfallmächte, um Gottes Zorn zu verhindern. Ein relevantes Beispiel für unsere Studie betrifft die Todesstrafe. Im normalen Rechtssystem war die halachische Anwendung der Todesstrafe gegen einen Juden fast unmöglich durchzuführen, im Gegensatz zu seiner viel einfacheren Anwendung gegen einen Nichtjuden. Sogar war es schwierig, weniger schwere Bestrafung gegen Juden wie 9 und 5 Fische Wimpern zu verursachen. Die normale Talmudische Alternative zur Todesstrafe für Juden, die andere Juden getötet haben, war die Freilassung des jüdischen Mörders ohne weitere Bestrafung. Der Talmud setzt eine weitere Alternative aus. Diese Alternative, wie von Maimonides in seinem Kommentar, den Gesetzen des Mörders und der Vorsichtsmaßnahmen, Kapitel 4, Regel 8, beschrieben ist, dass jüdische Mörder, die von der Todesstrafe von einem rabbinischen Gericht befreit werden können, in eine kleine Zelle gesteckt werden konnten und zuerst nur eine kleine Menge Brot und Wasser vergrößert haben und dann die Krankheit, die von Bali gefüttert wurde, wegen der Krankheit, weil ihre Bellies wegen der Krankheit gefüttert wurden. Rabbinische Richter hatten Schwierigkeiten, Bestrafung zuzufügen, als die jüdische Autonomie von den säkularen Behörden begrenzt wurde. Nur jene rabbinischen Richter, die von dem sogenannten Händeverlegen ernannt wurden, konnten zum Beispiel zunächst auf 39 Wimpern genannt werden. Rabbiner entwickelte später eine weitere willkürlichere Art der Bestrafung namens Streifen der Rebellion. Die neue Methode, die von Rabbiner verwendet werden könnte, umfasste härtere Strafen. Die Anzahl der Wimpern war beispielsweise unbegrenzt. Das Schneiden von Gliedmaßen und die unbegrenzte Inhaftierungszeit wurden hinzugefügt. Nach der talmudischen Zeit und dem Rückgang der römischen und Sassanidenreiche und der muslimischen Kalifate wurden jüdische Gemeinden an vielen Orten autonomer und somit die Möglichkeiten für Rabbiner, schwerere Strafen zu erhöhen. Die jüdischen religiösen Behörden begangen die meisten Gewalt gegen Juden, die als Ketzer oder religiöse Dissidenten angesehen wurden. Die verhängten Strafen mussten vom Talmud oder zumindest durch Interpretation des Talmud gerechtfertigt werden. Der Talmud wurde unter der Herrschaft und Autorität von zwei starken Reichen, dem Roman und dem Sassanid, komponiert. Beide Reiche beschränkten die Mächte der jüdischen Autonomie viel mehr als nachfolgende mittelalterliche Regime. Talmudische Sages beklagten sich häufig, dass sie unter der Herrschaft dieser beiden Reiche nicht die Macht hatten, jüdische Kriminelle mit dem Tod zu bestrafen, sondern nur mit Auspeitschen. Die wenigen Fälle, in denen Talmudische Weisen versuchten, einen jüdischen Verbrecher durchzuführen, führten zu strengen offiziellen Ermittlungen. Einer dieser wenigen Fälle, der im palästinensischen Talmud erwähnt wurde, betraf im 3. Jahrhundert eine jüdische Prostituierte, die schließlich hingerichtet wurde. Anscheinend, weil die Hinrichtung so schwer durchzusetzen war, ordnet der Talmud keine Todesstrafe für jüdische Ketzer an, sondern verpflichtet fromme Juden, sie durch die Verwendung von Unterberufungen zu töten. Die Haupthalachizé Codes, die betonen, dass die Todesstrafe nur dann zugefügt werden sollte, wenn die Hinrichtung möglich war, enthalten ein solches Rezept. Der paradigmatische Ausdruck dieses Befehls in den Codes erfolgt ironisch unter dem Abschnitt, der dem Leben rettet. Die Frage stellt sich, was soll ein frommer Jude tun, wenn er einen Menschen im Meer ertrinkt oder in einen Brunnen gefallen ist? Die Talmudische Antwort, die immer noch vom traditionellen Judentum akzeptiert wird, ist, dass die Antwort von der Kategorie abhängt, zu der der Mensch gehört. Wenn die Person entweder ein frommer Jude oder ein Schuldiger Verstöße ist, sollte sie gerettet werden. Wenn die Person ein Nichtjuden oder ein Jude ist, der Schäfer heute von Schafen und Ziegen ist, eine Kategorie, die nach der talmudischen Zeiten verfallen ist, sollte er weder gerettet noch ins Meer oder Brunnen geschoben werden. Wenn die Person jedoch ein jüdischer Ketzer ist, sollte er entweder ins Brunnen oder ins Meer gedrückt werden oder, wenn die Person bereits im Brunnen oder im Meer ist, sollte sie nicht gerettet werden. Diese legale Bestimmung, obwohl sie durch Zensur in bestimmten Ausgaben des Talmud und noch mehr in den meisten Übersetzungen verstümmelt wurde, erscheint in Traktat Avodah Zarah, S26ab. Maimonides erklärte auch diese Bestimmung an drei Orten. In den Gesetzen des Mörders und der Erhaltung des Lebens stellten Maimonides das Schicksal der Nichtjuden mit dem der jüdischen Ketzer gegenüber. In den Passagen aus Gesetzen des Götzendienstes diskutierten Maimonides nur jüdische Ketzer. In den Gesetzen des Mörders und der Erhaltung des Lebens, Kapitel 4, Regeln 10 bis 11, schrieb er, die jüdischen Ketzer sind jene Juden, die absichtlich Sünden begehen, sogar jemand, der Fleisch isst, das nicht rituell geschlachtet wird oder die sich in einer Scharatne zahlt Kleidung, aus Leinen und Wolle zusammenbringt, absichtlich als Ketzer genannt wird wie jene Juden, die die Tora und die Prophezeiung verweigern. Sie sollten getötet werden. Wenn er ein Jude die Macht hat, sie am Schwert zu töten, sollte er dies tun. Aber wenn er nicht die Macht dazu hat, sollte er sich ihnen so betrügerisch verhalten, dass der Tod erfolgen würde. Wie? Wenn er ein Jude einen von ihnen sieht, der in einen Brunnen geraten ist und es eine Leiter in den Brunnen befindet, sollte er es wegnehmen und sagen, ich brauche es die Leiter, um meinen Sohn vom Dach herunterzunehmen oder er sollte ähnliche Dinge sagen. Todesfälle von Nichtjuden, mit denen wir nicht im Krieg sind, und jüdische Hirten von Schafen und Ziegen und ähnlichen Menschen sollten nicht verursacht werden, obwohl es verboten ist, sie zu retten, wenn sie am Todesfall sind. Wenn zum Beispiel einer von ihnen ins Meer fällt, sollte er nicht gerettet werden. Wie geschrieben steht, sie sollen auch nicht gegen das Blut ihres Gefährten stehen, Levitikus 19, 16, aber er der Nichtjude ist nicht ihr Kerl. In Laws of Götzendienst, Kapitel 2, Regel 5 Maimonides heißt es, Juden, die Götzendienst verehren, gelten als Nichtjuden, im Gegensatz zu Juden, die eine andere Sünde begangen haben, die mit Steinfahren bestraft werden kann, wenn er ein Jude in den Götzendienst umgewandelt hat, gilt er als Danier der gesamten Tora. Jüdische Ketzer gelten auch in keiner Weise als Juden. Ihre Reue sollte niemals akzeptiert werden. Wie geschrieben steht, keine, die wieder in ihre Rückkehr geht, weder die Wege des Lebens, Sprüche 2, 19. Dieser Vers ist eigentlich ein Hinweis auf Männer, die eine seltsame Frau, das heißt, eine Prostituierte, in Bezug auf die Ketzer, die ihren eigenen Gedanken folgen und dumm sprechen, ist es verboten, mit ihnen zu sprechen oder sie zu beantworten, wie wir oben im ersten Abschnitt der Arbeit gesagt haben, damit sie möglicherweise böswillig und stolz auf die jüdische Religion sind. Wie geschrieben steht, entfernen sie ihren Weg weit von ihr und kommen sie nicht in die Nähe der Tür ihres Hauses. Sprichwörter 5, 8. Der letzte Vers bezieht sich erneut auf Männer, die eine seltsame Frau besuchen, das heißt, eine Prostituierte. Die Kommentatoren erklärten, dass diese Passage bedeutete, dass ein wirklich reuiger Götzenbild von der jüdischen Gemeinde akzeptiert wird, ein Ketzer jedoch nicht akzeptiert wird. Ein Ketzer, der jedoch umkehren will, kann es jedoch allein tun. Der Hauptgrund für diesen Unterschied ist anscheinend, dass ein götzendienerer Jude, einschließlich eines, der in das Christentum konvertiert, eine andere religiöse Disziplin akzeptiert, während ein Ketzer seinen eigenen Ansichten folgt und dadurch als gefährlicher angesehen wird. In Kapitel 10, Regel 1 der Gesetze des Götzendienstes, Maimonides, nachdem er die Ausrottung der alten Kanaaniten erklärt und erneut behauptete, dass keine Juden getötet werden sollten, all dies gilt für die sieben Kanaaniten-Nationen, aber jüdische Informanten und Ketzer sollten aus dem eigenen Anstieg von Höllen. Baitus die mutmaßlichen Gründer der Sadduzeaner-Sekte und ihre Schüler. In seinen grundlegenden Gesetzen der Tora, der ersten Abhandlung seines Kodex, Kapitel 6, Regel 8, Maimonides, nachdem sie erklärt haben, dass Juden es verboten sind, das heilige Drehbuch zu zerstören, und dass sie möglicherweise kein hebräisches Schreiben beschädigen, in dem eine der sieben heiligen Namen Gottes geschrieben ist, regiert, wenn eine Tora-Schriftrolle von einem jüdischen Ketzer geschrieben wurde, sollte sie zusammen mit all seinen heiligen Namen Gottes verbrannt werden, weil der Ketzer nicht an die Heiligkeit Gottes glaubt und sie nicht für Gott schreiben konnte, sondern dass es wie andere Bücher ist. Angesichts dieser Ansicht ist Gott nicht geheiligt von ihm und es ist eine Rolle, es zu verbrennen die Schriftrolle, so dass keine Erinnerung an die Ketzer oder an ihre Taten übrig bleibt. Aber eine Tora-Schriftrolle, die von einer Nichtjuden geschrieben wurde, sollte mit den anderen heiligen Büchern, die sich verschlechterten oder von Nichtjuden geschrieben wurden, weggelegt werden. Obwohl er Juden nicht angewiesen hat, ketzerische Bücher zu verbrennen, basierten Maimonides wahrscheinlich die obige Passage auf vielen Richtlinien, die von Talmudiezesaiches seit etwa 100 n. Chr. Ausgestellt wurden. Diese Richtlinien forderten das Verbrennen von Büchern durch Ketzer. In der Tat rühmten sich Talmudische Weisen manchmal sogar, solche Bücher selbst zu verbrennen. Halachice Kotz hat nicht so angewiesen, aber die rabbinische Reaktion forderte häufig und jüdische Geschichte mit Beispielen für Juden, die jüdische Bücher verbrennen. Zusammen mit der Beerdigung von Büchern auf Friedhöfen erreichte dies im 18. Jahrhundert einen Höhepunkt. Obwohl in vielen entschuldigenden Geschichten von Juden, insbesondere in Englisch geschriebenen Werken, minimiert wurde, war das Verbrennen und die Beerdigung in Friedhöfen von Büchern in der Geschichte des Judentums weitaus intensiver als in den Geschichten des Christentums oder des Islam. Das traditionelle Judentum verbot auch unabhängige Gedanken. In seinen Gesetzen des Götzendienstes, Kapitel 2, Regel 3, Maimonides, nachdem er erklärt hatte, dass ein Jude nicht über Götzendienst nachdenken sollte, setzte sich fort, und es ist nicht nur verboten, über Götzendienst nachzudenken, sondern auch über jeden Gedanken, der einen Juden dazu bringen kann, an einem Prinzip der jüdischen Religion zu zweifeln. Der Jude wird gewarnt, es nicht in sein Bewusstsein zu bringen. Wir werden nicht in diese Richtung denken, und wir werden uns nicht zulassen, dass wir uns in Meditationen des Herzens einziehen lassen, weil das menschliche Verständnis begrenzt ist und nicht jede Meinung auf die wahre Wahrheit gerichtet ist. Wenn sich ein Jude daher erlaubt, seinen unabhängigen Gedanken zu folgen, wird er die Welt sicherlich zerstören, weil er nicht genügend Verständnis hat. Wie? Er kann manchmal zum Götzendienst verführt und manchmal über die Einzigartigkeit des Herrn nachdenken, manchmal, dass er existiert und manchmal nicht, dass er es nicht tut, er kann untersuchen, was oben am Himmel und was unter der Erde ist, was vor der Welt geschaffen wurde und was nach dem Ende der Welt ist. Er kann darüber nachdenken, ob die Prophezeiung wahr ist oder nicht, er kann darüber nachdenken, ob die Tora von Gott gegeben wurde oder nicht. Weil solche Menschen die wahre Logik nicht kennen, die verwendet werden soll, um die wahre Wahrheit zu erreichen, werden sie zu Ketzer. Es geht um dieses Thema, das uns die Tora gewarnt hat. Wie geschrieben steht, und dass sie nicht nach ihrem eigenen Herzen und nach ihren eigenen Augen suchen, die sie verwenden, um sich zu prostituieren, Nummern 16:39. Dieser Vers ist in der dritten Passage von KRYATS Hama enthalten, eines der heiligsten jüdischen Gebete, die am Morgen und am Abend täglich gesagt werden. Dies bedeutet, dass jeder Jude verboten ist, sich selbst zu erlauben, seinem eigenen unzureichenden Wissen zu folgen und sich vorzustellen, dass seine eigenen Gedanken in der Lage sind, die Wahrheit zu erreichen. Die Weisen haben gesagt, nach deinem eigenen Herzen bedeutet Hesi, nach deinen eigenen Augen bedeutet Prostitution. Dieses Verbot, obwohl die Sünde dazu führt, dass ein Jude das Paradies verliert, trägt nicht die Strafe des Auspeitschens, weil das Auspeitschen nur in Fällen von Taten zugefügt wird. Solche Verbote eines unabhängigen Denkens, die einige Haredim für einige der eigenen Schriften von Maimonides anwenden, waren im posttalmudischen Judentum üblich und haben bisher in einem Teil des orthodoxen Judentums bestehen. Das orthodoxe Judentum verbot das unabhängige Nachdenken über Fragen, die von St. Augustin unabhängig von den Antworten, die er vorlegte, frei diskutiert. In der Tat werden solche Themen heute von orthodoxen jüdischen Gelehrten fast nie erwähnt. Viele theologische Probleme, die von Thomas Aquinas registriertes Warenzeichen frei diskutiert wurden, waren und bleiben im traditionellen Judentum undenkbar. Das traditionelle Judentum umfasst heute nicht nur orthodoxe, sondern auch ein Großteil des konservativen Judentums. Erstaunlicherweise führt viele Menschen, insbesondere in englischsprachigen Ländern, dem posttalmudischen Judentum die intellektuelle Auszeichnung, die viele Juden in den letzten 150 Jahren in zahlreichen Ländern erzielt, immer noch zu. Diese Täuschung hat zur Verbreitung des fundamentalistischen Judentums beigetragen. In Wirklichkeit war das Gegenteil der Fall. Die meisten Juden, die intellektuell unterschieden wurden, wurden durch Rebellion gegen diese Art von totalitärem System beeinflusst. Sie negierten einige seiner Hauptbestandteile. Zusätzlich zu der Befürworter der Ketzer, die nach Möglichkeit durch die Verwendung der einen oder anderen Methode getötet werden, richtete das traditionelle Judentum, dass die Ketzer während des Lebens unter allen möglichen Umständen schlechter behandelt werden sollten als Nichtjuden oder Juden, die zu einer anderen Religion konvertierten. Ein sozial wichtiges Beispiel für eine solche gerichtete Behandlung ist die Beerdigung der Leiche des Ketzers, zusammen mit den Zeremonien, die die Familie nach der Beerdigung beobachten sollen. Während das traditionelle Judentum Juden zulässt und manchmal sogar Juden verpflichtet, die meisten jüdischen Sünder zu begraben, verbietet es die Juden streng, jüdische Ketzer und/oder einige Arten jüdischer Sünder zu begraben. Traktat Trumo des palästinensischen Talmud, Kapitel 8, Halacha 3, diskutiert einen jüdischen Metzger in der Stadt Zippori in Galiläa, der nicht koscheres Fleisch verkaufte. Dieser Metzger fiel aus einem Dach und wurde getötet. Rabbi Hanina bar Hama, ein Weisen im frühen 3. Jahrhundert nach Christus, ermutigte die Juden der Stadt, ihre Hunde die Leiche essen zu lassen. Ein solches Verhalten war normalerweise nicht machbar, daher waren die späteren Behörden moderater. Maimonides und später Rabbiner waren zufrieden damit, die Familie des Ketzers zu verbieten, um seinen Tod zu trauern und die Familie zu erfreuen. Maimonides steckte dies eindeutig in seine Trauergesetze, Kapitel 1, Regel 10, alle, die sich von der öffentlichen Gewohnheit der Juden trennen, wie diejenigen, die keine Gebote erfüllen und die Feiertage nicht ehren oder keine Synagogen oder Studienhäuser haben, sondern sich eher frei und verhalten wie andere Nationen, und Ketzer, Konvertiten und Informanten sollten nicht trauern. Wenn sie sterben, sollten ihre Brüder und alle anderen Verwandten weiße Kleidungsstücke anziehen, Bankette machen und sich freuen, da diejenigen, die den Herrn hassen, gesegnet sei, er hat umgegangen. Die meisten Juden folgten dieser Regel von Maimonides bis zum Beginn der jüdischen Modernisierung streng. Einige orthodoxe Juden folgen dieser bisherigen Regel. Dieser Brauch, der oft in der zeitgenössischen hebräischen und jiddischen Literatur erwähnt wurde, wurde als Asperial bezeichnet. Es wurde aus dem biblischen Vers, Jeremia 22, 19, abgeleitet, wo der Prophet voraussagt, dass König Jehoiakim von Juda als Arsch begraben wird. Dieser Brauch hatte drei allgemeine Komponenten. Erstens würden Mitglieder der jüdischen Begräbnisgesellschaft, die die heilige Gesellschaft bezeichneten und aus den heftigen Eiferer der Stadt bestanden, zuerst die Leiche des Ketzers besiegten. Dann würde die Leiche danach in einen mit Mist gefüllten Wagen gelegt und befand sich in diesem Zustand durch die Stadt. Schließlich würde die Leiche ohne religiöse Riten über den Zaun des Friedhofs hinaus vergraben. Die beiden Ausdrücke Asperial und Beyanze-Zaun wurden auf Hebräisch und Jiddisch sprachlich und werden immer noch verwendet, um den sozialen Ausgrenzung zu bezeichnen. Der berühmte jüdische Schriftsteller Perat Smolenschin, 1840 bis 85, schrieb einen hebräischen Roman, Tit Asperial, der noch gelesen wird. In seinem Roman erzählte Smolenschin die Geschichte eines jungen Juden in einer russischen Kleinstadt, die wegen eines kleinen Streits mit dem Chef der jüdischen Begräbnisgesellschaft zum Ketzer erklärt wurde. Die jüdische Gemeinde engagierte einen Attentäter, der den Ketzer ermordete. Der Ketzer wurde in einer Arschbestattung begraben. Smolenschin war der Vater des naturalistischen Stils in der hebräischen Literatur. Seine Romane basierten auf einer engen Beobachtung des jüdischen Lebens wie in seiner Zeit. Die gelehrten Behörden waren sich oft nicht über die Definition von Ketzer einig. Talmudic zählten verschiedene Arten von Ketzern auf, die mit verschiedenen Namen bezeichnet wurden. Der Talmud betonte eine Art von Ketzer mit dem Namen Apikoros, der nach Anhängern des griechischen Philosophen Epikopherus benannt wurde. Im Traktat Sanhedrin, Seite 99b des Talmud, wurden die Apikoros als alle Juden bezeichnet, die Rabbiner respektlos waren. Ein talmudischer Weisen behauptete, dass ein Jude, der in Gegenwart eines Rabbiners gegenüber einem anderen Juden respektlos war, ein Ketzer sei. Rabbi Menahem Hamairi kommentierte die obige Passage, dass ein Jude, der Rabbiner mit seinem Namen einen Rabbiner anrief, ohne den irrenen Titel zu verwenden, ein Ketzer sei. Die vorherrschende Meinung bis zum 20. Jahrhundert war, dass Juden, die gegenüber Rabbinern respektlos waren, keine Ketzer waren, sondern nur wie Ketzer. Wirkliche Ketzer waren diejenigen, die die Gültigkeit des Talmud als religiöse Autorität bestritten. Diese Definition verringerte nicht die Bestrafung von Ketzern und anderen Sündern, wenn es machbar ist, nach Notfallgesetzen zu beschäftigen. Diese Definition verringerte die vom Talmud verhängte Pflicht, viele Juden zu trennen, die Steuern von der Gemeinde bezahlten. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entschieden zwei berühmte Rabbiner, Rabbi Hatzon Ish und Rabbi Kook, der Älteste, dass Gesetze in Bezug auf Ketzer nicht gelten, weil sichtbare Wunder nicht auftreten. Inwieweit ist die Hatzon Ish Hakuk-Meinung heute schwer zu bestimmen? Zu diesem Zeitpunkt in unserer Diskussion liegt der Fokus auf der vormodernen Zeit. Unsere Befragung der Strafen, die jüdischen Ketzern und anderen Sündern nach dem jüdischen Gesetz über jüdische Gesetze zugefügt wurde, beginnt mit Erklärungen der letzten jüdischen Rabbiner, deren Autorität allgemein anerkannt wurde und wird. Diese Rabbiner waren die Köpfe von Yeshivo im Irak bis etwa 1050, sie wurden Geonim bezeichnet. Im Singular trug jeder von ihnen den Namen Gaon, was auf Hebräisch Genie bedeutet. Die Geonim haben viele Antworten auf Fragen hinterlassen, die ihnen aus allen Teilen der jüdischen Welt angesprochen wurden. Diese Fragen befassten sich damit, wie sich Juden, insbesondere jüdische Gemeinschaften, verhalten sollten. In seinem zuvor erwähnten Buch, 1922, zitierte Rabbi Simcha Asaf eine Sammlung solcher Antworten, die ordnen, dass ein Jude, der gegen den Sabbat verstößt, ausgeweitet werden sollte und seine Haare rasieren sollte, S. 45. Rabbi Palto Igaon, wie von Asaf festgestellt, antwortete im Jahr 858 die schwierigere Frage, sollte ein Jude, der entweder am Sabbat oder am Feiertag sündigt, an diesem heiligen Tag ausgeweitet werden, wenn die Gefahr besteht. Rabbi Paltoi antwortete, indem er seine Fragestellern daran erinnerte, dass die Gemeinde ein Gefängnis hatte und dass der Sünder am Sabbat oder am Feiertag inhaftiert und dann danach ausgepeitscht wurde. Rabbi Paltoi, nachdem er anerkannt hatte, dass die Außenseiterin in gewisser Weise gegen den Sabbat verstoßen hatte, kam die Besorgnis über den Sabbat oder Urlaubsverstöße nicht zu verhindern, dass die jüdischen Sünder am heiligen Tag, Asaf, 48, verhindern sollte. Rabbi Tzemach Gaon, der nach Rabbi Paltoi lebte, wurde gefragt, was er mit einem jüdischen Priester anfangen sollte, der eine geschiedene Frau heiratete, die den Priestern, wie von Asaf festgestellt wurde, Priester verboten ist, S52. Rabbi Tzemach Gaon drückte die Angst aus, dass ein solcher Sünder, wenn auch nur ausfuhren würde, an einen anderen Ort gehen würde und während der Synagogendienste am Segen des Priesters teilnehmen würde, indem er sich über die Köpfe der Gemeindemitglieder ausstreckte, seine Hände mit getrennten Fingern. Rabbi Tzemach Gaon ordnete daher an, dass die letzten Gelenke der Finger des priesterlichen Sünders abgeschnitten werden sollten, wodurch es dem Sünder identifiziert und unmöglich wurde, am Segen teilzunehmen. Der letzte und berühmteste Gaon, Rabbi Hal, der 1042 starb, widmete eine lange Reaktion, die von Asaf zitiert wurde, der Erklärung, wie jüdische Sünder während seiner Zeit ausgeweitet wurden. Darüber hinaus detaillierte er, wie sie speziell von seinem Gericht ausgeweitet wurden. Er betonte, dass die Peitsche aus Hanf bestand und für die schlimmsten Sünder besonders dick war. Der Sünder wurde rechte Hand am rechten Fuß und am linken Hand am linken Fuß gebunden. Derjenige, der ihn ausfasste, stand in seiner Nähe seines Kopfes. Die Zeremonie begann mit einer Lektüre der entsprechenden biblischen Verse. Nach dem Auspeitschen stand der Sünder nackt mit seinem Kleid in der Hand und erkannte die Gerechtigkeit seines Urteils an. Schließlich bat der Hofgott, ihm gnädig zu sein. In anderen Reaktionen, zitiert von Asaf auf den Seiten 56 und 57, spezifizierte Rabbi Hai die Sünden, für die Juden ausgepeitscht werden sollten. Das Haar in den kleinen Feiertagen, während der Trauerperioden an den kleinen Feiertagen einzulegen und gegen den Sabbat zu verstoßen, waren drei Beispiele. Asaf wies weiter auf die Seiten 58 und 59 darauf hin, dass andere Reaktionen im 11. Jahrhundert Beweise lieferten, dass die Juden Ägyptens Sünder vor den Türen der Synagogen ausfassten und dass die Rabbiner Italiens aufgrund des allgemeinen politischen Chaos und viel größerer jüdischer Autonomie Sünder konnten und tat. Asaf verzeichnete ausdrücklich die zahlreichen Todesurteile des babylonischen Rabbiners Abu Ehoran, der nach Italien einwanderte. Zum Beispiel verurteilte Rabbi Abu Ehoran einen Ehebrecher, erwürgt zu werden, und einen Mann, der mit seiner Schwiegermutter Inzest beging, um zu verbrennen. Asaf illustrierte die weiten Parameter des Auspeitschens, indem er berichtete, dass ein anderer unbenannter italienischer Rabbiner vorlegte, dass ein Jude, der in einem Innenhof mit anderen Juden lebte, seine Wohnung an einen Nichtjuden verkaufte, erfreut werden sollte. In Spanien wurden die jüdische Autonomie und die daraus resultierende Bestrafung jüdischer Sünder am meisten entwickelt und in der größten Anzahl von Fällen die am stärksten entwickelten jüdischen Autonomie und die daraus resultierende Bestrafung jüdischer Sünder verzeichnet. Auf Seite 62 zitierte Asaf Rabbiner Samuel der Prinz, der 1046 starb, spanische Juden waren immer frei von Häsi, außer in einigen Dörfern in der Nähe des christlichen Landes, in dem der Verdacht besteht, dass einige Ketzer, die im Geheimnis gehorbt wurden. Unsere Vorgänger haben einen Teil der jener Juden, die sich verdient haben, und sie wurden in Geflüchtungen gestorben. Rabbi Hai bestand, wie bereits erwähnt, darauf, dass der Auspeitschen der Jude die Gerechtigkeit seines Urteils anerkennen und Buße tun müsse. Hai und viele andere rabbinische Behörden, die sich verweigerten, machten klar, dass sie bis zum Tod mehr auspeitschen. Spanien mag zumindest teilweise frei von Häsi geworden sein, weil frühere Ketzer zu Tode gepeitscht wurden. Rabbi Samuels Prolö wurde laut Asaf auf Seite 63 in gewissem Maße durch die Geschichte des jüdischen Philosophen und Historikers Rabbi Abraham ibn Dad bestätigt, der in seinem Buch Schal Selh Kabbalah, Kette der Tradition, wie sie sich ausbreiteten, mit Ausnahme der Kaeten, die sich aus allen Städten verteilten, mit Ausnahme der Städte gedemütigt wurden, von allen geübt wurden. Etwas später, nach Rabbi Dads Tod, milderte Maimana die peitschende Bestrafung. In seinem Kommentar zur Mishnah, Traktat Kurlin, zitiert von Asaf auf Seite 64, behaupteten Maimana dass Juden, die Sünden begangen hatten, die normalerweise zu der Todesstrafe führen würden, jetzt nur ausgeweitet und exkommuniziert werden sollte, aber ihre Exkommunikation sollte niemals entfernt werden. Die jüdischen Sünden, die mit der größten Grausamkeit bestraft wurden, waren abgesehen von der Information, die weiter unten diskutiert wird, ungehorsam gegen den Willen und/oder physischen Angriffe auf Rabbiner. Solche Handlungen waren keine seltenen Ereignisse. Asaf auf Seite 67 zitierte die Reaktion des späten 13. Jahrhunderts von Rabbi Shlomo ben Adaret, dem berühmten Rabbiner von Barcelona. Rabbi ben Adaret bemühte sich zu zeigen, dass jeder Rabbiner zusammen mit den Ältesten verurteilt, die sich der Autorität des Rabbiners widersetzen und berüchtigt für ihre Bosheit sind, nicht nur zum Auspeitschen, sondern für die schwerwiegenderen Strafen, ihre Hände oder Füße abzuschneiden oder getötet zu werden. Viele andere rabbinische Reaktionen haben sich im Detail mit solch schwerwiegenden Strafen befassten. Asaf berichtete auf Seite 72, dass der zuvor erwähnte Rabbi Esha wütend auf Rabbi Möscha von Valencia war, weil er gegen einen üblichen Brauch und damit Eschas eigene Autorität in einer Angelegenheit der Sabbateinhaltung regiert hatte. Aus Talidö schrieb Esha an Rabbi Yitzhak aus Valencia und befahl ihm, den beleidigenden Rabbi Möscha zu Tode zu verurteilen, es sei denn, er, Rabbi Möscha, bereute, nachdem er eine Geldstrafe und exkommuniziert wurde. Rabnu Esha befasste sich auch mit dem finanziellen Aspekt der Todesstrafe der Todesstrafe. In seiner Reaktion auf die heilige Gemeinschaft von Avila, wie von Asaf auf Seite 74 berichtet, wurde die Hinrichtung der Bösen mit dem Bau von Stadtmauern verglichen. Hinrichtungen verteidigten angeblich die Reinheit des Judentums, als die Mauern ihre körperliche Sicherheit verteidigten. So wie jeder Jude gezwungen werden konnte, Steuern für den Unterhalt der Mauern zu zahlen, konnte jeder Jude gezwungen werden, die Hinrichtung der bösen Juden zu bezahlen. Unser letztes Beispiel aus Spanien ist eine Zusammenfassung der Reaktion von Rabbi Yehuda, dem Sohn von Rabnu Esha. Diese von Asaf auf Seite 77 zitierte Reaktion ist nicht nur wichtig, weil sie die Verwendung von Gewalt dokumentiert, sondern auch, weil sie das normale Verfahren in Notfällen von halachische Entscheidungen in Fällen beschreibt, die vor dem rabbinischen Gericht eingereicht wurden. Die ausführliche Darstellung des jüdischen Notfallgesetzes, das sich völlig von Halacha unterscheidet, ist in dieser Reaktion gut illustriert. Ein Eckpfeiler des normalen Halachizeh-Verfahrens, der auf der Bibel beruht und in allen Fällen, die vor dem rabbinischen Gericht eingesetzt wurden, angewendet werden, besteht darin, dass jedes Urteil in Ermangelung schriftlicher Dokumente, die nur in Zivilfällen verwendet werden, auf dem Zeugnis von zwei oder mehr jüdischen Zeugen männlichen Zeugen beruhen muss. Das Zeugnis jedes der beiden Zeugen muss genau das gleiche sein, wie es bei direkter Befragung bestimmt wird. In dem in seiner Reaktion vorgestellten illustrativen Beispiel zitierte Rabbi Yehuda einen Fall eines Juden, der einen anderen Juden so stark schlug, dass der Letztere als Folge davon starb. Zwei Zeugen, Möscha und Avraham, Familiennamen nicht gegeben, sahen die Schläge. Zwei weitere Zeugen, Josef und Yitzhak, sahen nur den Beginn der Schläge, sie gingen dann und kehrten danach zurück, um den geschlagenen Mann mit Blut aus seinem Kopf auf dem Boden zu sehen. Nachdem Gott dankte, dass er die Könige der Erde dazu inspiriert hat, den Juden die Macht zu geben, ihre Straftäter zu beurteilen, wie wir jetzt urteilen, erklärte Rabbi Yehuda, wie die Grundsätze des aktuellen jüdischen Gesetzes, die nicht alle nach Halacha angewendet werden müssen, in dem Fall betrachtet werden müssen. Rabbi Yehuda, wie von Asaf zitiert, entschied sich, wenn sich nur das Zeugnis von Möscha und Avraham als gültig befindet, sollte der Täter ausgeführt werden. Wenn festgestellt wird, dass nur eine ihrer Aussagen zusammen mit der Ermittlung des Zeugnisses von Josef oder Yitzhak gültig ist, sollten die Hände des Täters abgeschnitten werden. Wenn sich herausstellt, dass das Zeugnis von Möscha oder Avraham als gültig ist, aber das Zeugnis von Josef und Yitzhak als ungültig befindet, sollte die rechte Hand des Täters abgeschnitten werden. Wenn sich das Zeugnis von Möscha und Avraham als ungültig befindet, aber das Zeugnis von Josef und Yitzhak als gültig ist, sollte die linke Hand des Täters abgeschnitten werden. Wenn sich alle Zeugnisse als ungültig befinden, sollte der Täter aus der Stadt verbannt werden, weil die Tatsache, dass er das Opfer getötet wurde, berüchtigt wurde. In anderen europäischen Ländern waren die jüdische Autonomie und damit ihre Folgen weniger mächtig als in Spanien. Vielleicht lag dies daran, dass die anderen Staaten trotz ihrer feudalen Natur stärker waren als die spanischen Königreiche vor dem zweiten Teil des 15. Jahrhunderts. In England, wo die königliche Macht besonders stark war und in denen sich Juden erst nach Englands Eroberung von William I. niederließen, gab es, soweit wir wissen, keine Fälle von Rabbiner, Auspeitschen oder anderweitig die Juden für religiöse Straftaten. In Kontinentaleuropa, wo die jüdische Autonomie mehr von den feudalen Herren als vom König oder Kaiser abhing, gab es jedoch eine erhebliche Anzahl von Fällen. Im Deutschland des 14. Jahrhunderts beispielsweise hat der berühmte Rabbiner Josef Weil laut Asaf auf Seite 102 in seinem Buch von Respona aufgezeichnet, dass Rabbi Schimann von Braunschweig ihn fragte, ob es die Augen eines Judens auslegen dürfe, der den Sabbat und Yom Kippur verletzte. Rabbi Weil antwortete, dass es erlaubt und auf Talmudis-CHE Beweise für seine Erlaubnis verwies. In einem anderen Fall, der von Asaf auf Seite 104 gemeldet wurde, befahl dem berühmten Rabnu Tam, der im 12. Jahrhundert in Nordfrankreich lebte, dass im Fall eines Juden, der einen anderen Juden besiegte, die Strafe der Hand des Täters und nicht die übliche Bestrafung des Auspeitschens sein sollte. Asaf verzeichnete auf Seite 103, dass ein anderer Rabbiner seinen Vater gesehen hatte, wie er die Bestrafung des Auspeitschens zufügte. Auspeitschung wurde in Deutschland im Allgemeinen als Strafe für weniger religiöse Sünden verwendet, das Schneiden von Gliedmaßen war selten. Die Verwendung des Auspeitschens verringerte sich sogar mit dem Lauf der Zeit, Bußgelder, Exkommunikations- und obligatorische Fasten wurden von deutschen Juden als die einzigen Strafen verwendet. In den Ländern östlich Deutschlands, insbesondere in Polen und nach 1569 im polnisch-lithuanischen Commonwealth, wo die jüdische Autonomie umfangreich war, wurden die von Rabbiner zugefügten Strafen fast den in Spanien verursachten Strafen. Jede jüdische Gemeinde hatte ein eigenes Gefängnis und eine eigene Aktien, die Kuna auf Jiddisch genannt wurde und die in die Eingänge zu großen Synagogen aufgenommen wurden. Die Aktien bestanden aus Eisenstangen, um die Arme des Sünders zu sichern, und zwang ihn, sich gegen die Mitglieder der Gemeinde einzulassen, die ihn ausspucken, sein Gesicht schlagen und oder andere körperliche Maßnahmen gegen ihn ergreifen würden. Auspeitschung wurde in der Synagoge frei praktiziert, normalerweise während der Lektüre des Gesetzes inmitten des morgendlichen Gebets. Asaf berichtete auf Seite 122, dass der berühmte Rabbiner des 16. Jahrhunderts, Shlomo Luria, seinen Fragestellern versicherte, dass ein gut geflogener Sünder nicht erneut sündigen würde und dass die Anzahl der Streifen beim Auspeitschen vom Gericht nach dem, was als Anpassung an die Sünde entschieden wird, bestimmt sollte. In schwerwiegenden Fällen waren die zugefügten Strafen Verstümmelung und Tod. Eine Generation nach Rabbi Shlomo Luria, ein weiterer berühmter Rabbiner, Maharam, unser Lehrer Rabbi Meir, aus Lublin, schrieb laut Asaf auf Seite 123 über einen Fall eines jüdischen Mörders, der von den polnischen Behörden gefangen wurde. Maharam bestand darauf, dass ein solcher Täter von den rabbinischen oder polnischen Behörden ausgeführt werden sollte. Maharam warnte die Rabbiner vor der Ersetzung von Verstümmelung durch die Hinrichtung. Ich erinnere mich, was als ich jung war, in der Zeit von Rabbiner Schick-Hnarip. In seiner Zeit gab es einen meisten bösen Juden, der große Rabbiner erlaubte der Gemeinde, seine Augen auszulegen und seine Zunge abzuschneiden. Nachdem er dies ihm angetan hatte, konvertierte er zum Christentum, heiratete eine nichtjüdische Frau und hatte Kinder. Er und seine Familienmitglieder waren immer Feinde der Juden. Im 17. Jahrhundert verschwand die Verstümmelung als Bestrafung anstelle von Tod oder Auspeitschen unter Juden des polnisch-lituanischen Commonwealth. Die Ausweisung aus der Stadt erschien als neue Bestrafung. Die autonome jüdische Gemeinde einer bestimmten Stadt könnte bestimmen, welche Juden in der Stadt wohnen würden. Das Privileg des Wohnsitzes wurde normalerweise automatisch nur den Kindern der alten Bewohner, ihrer Frauen und der Rabbiner automatisch gewährt. Alle anderen Juden mussten sich bei den Gemeindebehörden bewerben und häufig nach einer Zahlung und oder für eine begrenzte Zeit ihre Aufenthaltsrechte erhalten. Eine der grausamsten Bestrafungen, die eine jüdische Gemeinde verursachen könnte, war daher die Vertreibung, da ein ausgeschlossener Jude große Schwierigkeiten haben würde, woanders in Wohnsitzrechten zu erwerben. Diese Bestrafung war jedoch im 17. und 18. Jahrhundert zunehmend beschäftigt. Als Russland, Preußen und Österreich Polen danach teilten, beschränkten sich diese drei erobernden Mächte die Autonomie jüdischer Gemeinden und verbot sie, ihre Mitglieder aus Städten auszuschließen. Die Auslöser im 17. und 18. Jahrhundert waren oft unabhängig von der Jahreszeit unmittelbar und wurden oft als Waffe in religiösen Streitigkeiten wie dem Streit zwischen den Hasidis und ihren Gegnern, dem Mitnagdüm, eingesetzt. Die Union der jüdischen Gemeinden in Litauen ordnete nach Angaben der Asaf auf Seite 127 neben körperliche und finanzielle Bestrafung für jeden Juden, der sich mit Verachtung gegenüber dem Rabbiner verachtete, eine sofortige Ausweisung aus der Stadt. In einer anderen Regel, die von Asaf auf den Seiten 127 und 128 zitiert wurde, befahl die Gewerkschaft, Juden auszuschließen, die zuvor aus einer anderen Stadt ausgeschlossen worden waren. Die ausgewiesenen Juden waren in der Regel gezwungen, ein Dokument zu unterzeichnen, ähnlich dem von Asaf auf Seite 132 zitierten Dokument aus der Stadt Krakau, und erklärte, wenn sie auch eine Nacht in der Stadt bleiben müssen, müssen sie eine von den Führungskräften der Gemeinde auferlegte Strafe akzeptieren, einschließlich Verstümmelung von Ohr oder Nase oder anderen Orten. In einem anderen Fall, der von Asaf zitiert wurde, wurde ein junger Jude, der aus Krakau ausgeschlossen wurde, weil er an einem Diebstahl teilgenommen hatte, der im Haus eines bemerkenswerten Zeitraums begangen wurde, verurteilt, vor der Tür zur Synagoge auszupleiten zu werden. Die Jugend musste außerdem eine Unterschrift erklären, dass er, wenn er in Krakau erneut gefunden wurde, seine beiden Ohren abgeschnitten werden würden, zusätzlich zu seinen anderen Bestrafungen. Der Kune oder die Aktie wurde auch in dieser Zeit als Bestrafung speziell für Ketzer verwendet, aber auch für Sünder, die geringfügige Straftaten begangen hatten. Als die Führer der jüdischen Gemeinde Wilna 1772 ihren Kampf gegen die Hasidis-CHE-Bewegung begannen, bestraften sie zuerst die Hasidis in ihrer Stadt. Vor dem Vorabend des Sabbatgebets wurden alle hasidischen Schriften in der Nähe des Kune verbrannt, so dass die Gemeindemitglieder die Asche sah, als sie in die Synagoge kamen. Vor dem Brennen wurde der Haupthasid von Wilna, Meir Issa, privat in der Halle der Gemeinschaft ausgewachsen. Nach dem Auspeitschen musste Issa seine Sünde gestehen, die der vom rabbinischen Hof erstellten Formel in der Synagoge während der morgendlichen Sabbatgebete streng folgte. Er wurde dann eine Woche im Schloss von Wilna eingesperrt. Die damalige rabbinische Behörde der Rabbiner, Hagaon Rabbi Eliyahu von Wilna, wollte außerdem Issa in die Kune setzen, aber die Gemeindevorsteher, anscheinend, weil Issas Familie wichtig war, lehnte es ab. Diese von Asaf auf Seite 139 erwähnte Geschichte wurde in die detaillierten hebräischsprachigen Geschichten dieser Zeit aufgenommen. Die Geschichte von Meir Issa ist ein typisches Beispiel für die Verfolgung der jüdischen Behörden in Osteuropa eines jüdischen religiösen Dissidenten Ende des 18. Jahrhunderts. Fanatismus, religiöse Streitigkeiten, die mit Exkommunikationen, Verbrennung von oder manchmal Beerdigung in Friedhöfen von Büchern und populären Unruhen gegen Heretik und Dissidenten in den meisten Jahren des 18. Jahrhunderts, mit Ausnahme derjenigen in England und Holland, die viele europäische jüdische Gemeinden bezeichnet haben. Gegen Ende des Jahrhunderts nahm die Eiferen Zusammenstellung zuerst in Deutschland und Italien und dann in den größeren Städten Osteuropa ab. Es wurde während eines Großteils des 19. Jahrhunderts im Großteil der jüdischen Bevölkerung in Osteuropa, die in kleineren Städten lebten, fortgesetzt. Die große Mehrheit der jüdischen Einwanderer in die Vereinigten Staaten, Großbritannien und einige andere Orte im 19. Jahrhundert, die aus Gebieten stammten, in denen die religiöse Verfolgung von Juden durch andere Juden weit verbreitet war, kam plötzlich in Ländern, in denen eine solche Verfolgung nicht mehr als fast die gleiche Ausdehnung, in denen sich die Juden nicht mehr auf den Weg machte. Also, ein Vorfall in der Geschichte der Frankist-Häsi, die 1756 in Polen ausbrach und einige Jahre danach dauerte, bietet ein gutes Beispiel. Wenn Leaders of the Autonomous Jewish Community in Poland Leonid of Cisherasi, one of them, Rabbi Baruch from Greece, wrote a long letter to his friend in Germany and one of the greatest rabbis of that generation, Rabbi Yaakov Emden 11 in his letter Rabbi Baruch described the proceedings and aims of the Main Council of Jewish Autonomy held in September 1756 in Konstantinopel. Der Rat wurde als Ausschuss von vier Ländern bezeichnet, ein Name, der sich auf die vier polnischen Hauptprovinzen bezog. Rabbi Baruch berichtete über Details der Häsi und schrieb, dass das Komitee von vier Ländern beschloss, die Angelegenheit vor dem großen Herrn zu bringen, der über ihren den christlichen Glauben, den Papst in Rom, regiert und gegen die Häsie zu kämpfen hat. Rabbi Baruch schrieb weiter, dass das Komitee die Hilfe von Bischöfen polnischer Bischöfe so fragte, dass die Verfluchten verurteilt werden, um auf dem Pfahl verbrannt zu werden. Meir Balaban, der angesehene Historiker des polnischen Judentums, bemerkte, dass der Wunsch, Hunderte von Verfluchten zu sehen, die von den christlichen Behörden verblüfften, die zu dieser Zeit die polnischen Juden verfolgten, wies die Tiefe des Hasses der Ketzer an. 122 Der Versuch des Ausschusses versuchte. Rabbi Baruch ging so weit, seinen Gönner, den mächtigen Minister Brall, der der Favorit des polnischen Königs im August 3 in dieser Angelegenheit war, einzubeziehen. Rabbi Baruch wollte, dass Brall ein Interview für ihn mit dem päpstlichen Nuncio in Warschau arrangierte. Der Papst dieser Zeitsperiode, Benedikt 18, hätte mit ziemlicher Sicherheit nicht zugestimmt, dass ein Massenverbrennung einbringt, aber die Ketzer erhielten die Hilfe mächtiger Bischöfe und Magnaten und sogar der Gräfin Brall, der Frau des Ministers. Das Ergebnis war, dass die jüdischen Führer nicht so konnten, wie sie wollten. Es mag lehrreich sein, den Frankist-Helsi-Vorfall mit dem zu vergleichen, was Baruch Spinoza in Holland etwa 100 Jahre zuvor ertragen musste. Aufgrund des relativ toleranten und moderneren niederländischen Regimes konnte die jüdische Gemeinde Amsterdam nur Spinoza exkommunizieren. So sehr Mitglieder dieser Gemeinschaft dies wollten, konnten sie Spinoza nicht ausführen oder töten, sie konnten Spinoza nicht dazu zwingen, das öffentliche Geständnis in der Synagoge zu machen, die er in seinen Kommentaren und Aussagen über das Judentum gesündigt hatte. Die jüdische Gemeinde konnte Spinoza nur exkommunizieren und es ihm verbieten, an der Synagoge teilzunehmen. Einige Jahre vor der Exkommunikation von Spinoza hat die jüdische Gemeinde von Amsterdam aus ähnlichen Gründen Jurial D. Acosta ausgebildet. D. Acosta war jedoch nicht mit Spinozas Festigkeit ausgestattet und konnte seinen Ausschluss aus der Synagoge und dem jüdischen Gemeinschaftsleben nicht ertragen. D. Acosta bat die Rabbiner, ihn wieder einzustellen. Die Rabbiner verurteilten ihn nicht nur zum üblichen Geständnis, sondern auch, um am Eingang der Synagoge zu liegen, damit die Gemeindemitglieder ihn auf ihn treten konnten, bevor sie zu Gott beten. D. Acosta akzeptierte die Bedingungen und wurde, nachdem sowohl gestanden als auch mit Füßen getreten worden waren, gebührend vergeben. Er kam jedoch danach erneut, um ketzerische Ansichten zu haben. Er befürchtete eine weitere Exkommunikation und etwas noch Schlimmeres, als wiederkehrender Sünder unter den Füßen mit Füßen getreten zu werden, und beging Selbstmord. Ein Vergleich zwischen den Schicksals von Spinoza und D. Acosta legt zwei Lektionen für zeitgenössische Juden nahe, die sich der Tyrannei nicht unterwerfen wollen, die in der jüdischen Orthodoxie häufig vorkommt. 1. Ein intellektueller Kompromiss mit jüdischem Orthodoxie ist kein möglicher intellektueller Kompromisse. Ein Teil der jüdischen Geschichte und soll die Schrecken und Verfolgungen entfernen, die Juden durch ihre eigenen Behörden und Rabbiner litten, erhöht nur die Gefahren eines sich entwickelnden jüdischen Khomeinismus. In Israel erhöht ein solcher Kompromiss die Gefahr eines jüdischen Staates, der von Rabbinern dominiert werden könnte, die nicht zögern, andere Juden zu bestrafen, ebenso wie ihre verehrten Vorgänger, wenn sie nicht von einer externen Macht davon verhindert werden. Wir haben gesehen, dass formelle und rechtliche Zufügung schwerer Strafen von der Menge an jüdischer Autonomie abhing, die zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten existierte. Russland, Preußen und Österreich haben nach ihrer Eroberung von Polen die jüdische Autonomie abgeschafft und Juden dem gewöhnlichen Strafrecht ihrer Länder unterzogen. So schlimm das Strafrecht auch war, es war ein Gleichgewicht besser und humaner als das jüdische Gesetz, wie sie von den Rabbinern angewendet wurden. 13 jüdische Gemeinden, denen plötzlich ihre Macht, die Ketzer zu verfolgen, entzogen wurde, fiel es schwierig, sich an eine neue Situation zu gewöhnen. Die relativ laxe Polizeiaufsicht, die während des größten Teils des 19. Jahrhunderts in der zaristischen Russland existierte, ermöglichte es den jüdischen Behörden, religiöse Innovatoren durch Unruhen zu verfolgen, die den sogenannten Pogromen ähnlich waren, als sie von Nichtjuden gegen Juden begangen wurden. Bis 1881 in Russland übertraf die Zahl der Unruhen durch Juden gegen andere Juden wahrscheinlich die Anzahl der Pogrome durch Nichtjuden gegen Juden. Die zuvor verfolgten Hasidis waren die Haupt- und schlechtesten verfolgt, Sie waren besonders aktiv gegen die aufstrebende hebräische Presse dieser Zeit, die vor dem Aufstieg der jiddischen Presse erschien. Die hebräische Presse antagonisierte die Hasidis hauptsächlich, indem sie gegen die religiöse Verfolgung durch Rabbiner und ihre Anhänger meldeten und gegen die religiöse Verfolgung protestierten. Um die Verfolgung durch jüdische Randalierer abzuwenden, wurden die meisten hebräischen Papiere in Sankt Petersburg oder hinter der preußischen Grenze ausgestellt und ausgestellt, wo die Polizei stark war und die kleinen jüdischen Gemeinden hauptsächlich aus gebildeten Personen bestanden. Die Geschichte der Juden in Russland bis 1881 umfasst eine große Verfolgung von Juden durch Juden. Die beiden folgenden typischen Beispiele, ein Major und ein Minderjähriger, sind veranschaulichend. Das Hauptbeispiel stammt aus dem langen Artikel von David Asaf, 14 in Zion, 1994, Nummer 4, dem Quarterly Journal of the Israeli Historical Association. Asaf beschrieb den Aufstand in Uman in der Ukraine, wo einer der berühmteren hasidischen Rabbiner, Naaman von Braslav, begraben wurde und seine Anhänger, die im jüdischen Neujahr auf seinem Grab zu seinem Grab pilgerten, von anderen Hasidis angegriffen und geschlagen wurden. Die jährlichen Schläge gipfelten schließlich 1863 in einem besonders bösen Angriff einer Koalition hasidischer Sekten, die von einem zeitgenössischen jüdischen Schriftsteller in der hebräischen Presse dieser Zeit beschrieben wurde. Der Verfasser des Artikels bemerkte die Ähnlichkeit zwischen diesem hasidischen Pogrom und den von den Antisemiten begangenen. Er beschrieb, wie Hasidis den heiligen Schrank, Aaron HaKohen auf Hebräisch, zertrümmerten, wo die Schriftrollen des Gesetzes aufbewahrt wurden. Die angreifenden Hasidis betrachteten den Ort als ketzerischer an und für sich, die mutmaßlichen Ketzer wurden geschlagen und gesteinigt, als sie ohnmächtig wurden, wurden sie erneut angegriffen. Die Angreifer nutzten die Gelegenheit, um auch die modernisierten Juden des Ortes zu besiegen, einschließlich Frauen, die als unbescheiden angesehen wurden. Die Breslav Hasidis befürchtete vor anderen Angriffen und beauftragte eine Gesellschaft russischer Soldaten, sich gegen andere Hasidis zu verteidigen. Im folgenden Jahr gab der Zusammenbruch der hasidischen Koalition und ein weiterer jüdischer Angriff auf Juden in der Stadt Erzhischew, südlich von Kiew, die Breslav Hasidis eine vorübergehende Pause. Der Erzhischew-Aufstand brach aus, als ein heiliger Rabbiner von einem anderen Ort die Kühnheit hatte, Erzhischew zu besuchen, auf dem ein weiterer heiliger Rabbiner Geld sammelte. Wie Asaf in seinem Artikel schrieb, natürlich verfluchten und steinigten die Hasidis des örtlichen heiligen Rabbiners den Eindringling und er wurde fast getötet. Viele der Hasiden wurden verwundet. Die beiden heiligen Rabbiner verkündeten dann, dass rituelle Schlachtler jeder Seite nicht koscher waren, jeder Rabbiner verkündete auch, dass die Gebete der anderen Seite ein Gräuel für Gott seien. Skafals gewährleistet. Der heilige Rabbiner von Erzhischew wurde von seinem Kollegen als Fälschung von Banknoten angeprangert. Es folgte eine polizeiliche Untersuchung. Obwohl die Breslav Hasidis 1886 ein kleines Beispiel in der Stadt Vyschegrad erreichten und in der zeitgenössischen hebräischen Presse aufgezeichnet wurden. Rosen in seinem zuvor zitierten Artikel schrieb, Untersuchung neuer jüdischer Historiker schrieb, Hasidis auf Vyschegrad waren gegen den neuen Kantor der Synagoge, weil seine Kleidung sauber ist und er Gummischuhe über seine gewöhnlichen Schuhe legt. Sie stiegen daher in der Synagoge gegen diesen Kantor auf und schlugen ihre Gegner, bis das Blut floss. Die Polizei kam schnell, um die beiden Seiten zu trennen. Der Rabbiner, der den Aufstand anstreckte, wurde dann von Soldaten verhaftet und in das Regierungshaus gebracht, um den Aufstand zu erklären. Die tatsächlichen Randalierer werden strafrechtlich verfolgt. Nach 1881 begann sich die Situation in Russland zu verändern und die jüdischen Angriffe auf die Juden nahmen aus mehreren offensichtlichen Gründen ab. Erstens begann die Regierung 1881 russische und ukrainische Pogrome, und die Massenauswanderung von Juden aus Russland begann. Darüber hinaus wurde die Aufsicht der Polizei unter dem Regime von Alexander III. Verschärft, der auf den Thron aufstieg, nachdem die Revolutionäre seinen Vater Alexander II. Ermordet hatten. Die Angriffe von Juden gegen Juden, obwohl es vermindert war, dauerten bis 1914 in Russland. In polnischen Gebieten, die von der österreichischen Polizei regiert wurden, war die Aufsicht stärker und daher hörten es anscheinend auf, dass Juden gegen andere Juden aufgehört haben. Orthodoxe Juden verwendeten einige geheime Formen religiöser Verfolgung gegen moderne Juden, die sich Maskilim, aufgeklärt, nannten. In extremen Fällen wurden jüdische Diener der Maskilim unterzogen, um ihre Arbeitgeber oder andere Ermordungsmethoden zu töten. In seinem Artikel Verwandte Rosen, aufgrund des sich nähernden Jubiläums von Rabins Attentat hat uns Professor C.F. Augri vom Ministerium für jüdische Gedanken an der Ben-Gurion University in Beersheba eine Geschichte über das geschickt, was in Lemberg, jetzt Lviv, im 19. Jahrhundert geschah. 1848 war Lemberg Teil Österreichs. Ein Rabbiner namens Abraham Cohen wurde aus religiösen Gründen von Juden ermordet. Dies war Teil einer Konfrontation zwischen erleuchteten Juden, obwohl sie relativ moderat, da sie die Gebote aufbewahrten, und den fanatischen Hasiden. Ein Artikel darüber wurde einst von der hebräischen Presse in Palästina in Deva ein Jahr nachdem der Leberführer Alutzorov ermordet veröffentlicht wurde. Der Artikel wurde von der rechten hebräischen Presse dieser Zeit stark angegriffen. Rosen zitierte auch Professor Bartal, der glaubte, die Angriffe der Hasidis in der allgemeinen Konfrontation als Vorläufer des von Baruch Goldstein begangenen Massakers zu sein. Bartal kommentierte weiter, dass die Maskilim normalerweise nur die Hasidis oder andere orthodoxe religiöse Juden angriffen, indem sie Satire einsetzte. 15 Nur, wenn er über die Ausdauer hinaus provoziert würde, würde der Maskilim angreifen oder sich durch körperliche Gewalt angreifen. Rösans Bericht über die Vergiftung der Ermordung von Rabbi Cohen, wie es von Professor Kri geschrieben wurde, ist es wert, in den 1840er Jahren Hunderte von Maskilim in Lemberg zu beziehen, nachdem er nach einem Rabbi gesucht hatte, um ihre Gemeinde in der kleinen österreichischen Stadt Hohenmasse zu leiten. Abraham Cohen wurde in Böhmen als Sohn eines armen jüdischen Händlers geboren, aber er wurde gut ausgebildet. Nachdem er seine Yeshiva-Studien beendet und die Genehmigung erhalten hatte, ein Rabbiner zu werden, studierte er an der Prague University und erwarb einen Abschluss. Der Historiker, Dr. C.F.E. Höran Escolli, der die Geschichte von Rabbi Cohen recherchierte, veröffentlichte 1934 seinen Bericht. Er schrieb, Cohen sei ein gemäßigter, aber als im deutschen Stil, als er als Modernistin angesehen wurde. 1844 wurde Cohen zum Rabbiner der Lemberg-Gemeinde Maskilim ernannt, 2 Jahre später war er der Rabbiner aller Maskilim im Distrikt Lemberg. In dieser Rolle versuchte er, Veränderungen im jüdischen Leben einzuführen, aber er traf bald den wütenden Widerstand der religiösen Fanatiker, wie Escolli sie definierte. Cohen zum Beispiel initiierte die Eröffnung jüdischer Schulen, die als Alternativen zu Yeshivot dienen würden, und er versuchte, die Tests jüdischer religiöser Untertanen abzuschaffen, die orthodoxe Rabbiner allen jungen jüdischen Paaren bei ihrer Verlobung auferlegten. Cohens wichtigste Initiative war laut Escolli sein Versuch, die Steuern auf koscheres Fleisch und Sabbatkerzen abzuschaffen, die die Lemberg-Juden an die österreichischen Behörden bezahlten. Diese Steuern waren für arme Juden belastend, waren jedoch für viele orthodoxe Notables Quellen des Einkommens. Die Methode der Besteuerung lautete wie folgt: Ein reicher Jude für eine bestimmte Pauschale, die der Behörden das Recht hat, den Juden die Steuer aufzuerlegen, von der er eine viel größere Summe für seine Bemühungen nahm. 5 Steuersammler, alle sehr fromm, leiteten die Opposition gegen Cohen. Ihr Anführer war Rabbiner Herz Berenstein, der aus einer bekannten rabbinischen Familie stammte, der zweite war Rabbi Zvi Orenstein, der Sohn des ehemaligen orthodoxen Rabbiners von Lemberg. 1846 schickte Cohen ein Memorandum an den Kaiser von Österreich, der auf die Ungerechtigkeit hinweist, die an der Erfassung dieser Steuern beteiligt war. Aufgrund seiner Verbindung mit den Behörden wurde er 2-mal eingeladen, mit dem Kaiser zu sprechen. Die 5 Steuersammler schickten auch ein Memorandum, das darauf hinwies, dass die Steuerversammlung tausende jüdischer Familien einen Lebensunterhalt bietet. Die österreichischen Behörden nahmen dennoch Cohens Antrag an und abschichteten diese Steuern im März 1848 ab. Die Abschaffung dieser Steuern war möglicherweise nicht in erster Linie auf Cohens Anfrage zurückzuführen. Die Revolution von 1848, die in Wien als Reaktion gegen Habsburg-Absolutismus begann, löste wahrscheinlich die Steuerabschaffung aus. Die österreichischen Liberalen betrachteten diese Steuern als diskriminierende und widersetzten sich ihnen, sie wurden von den aufgeklärten Juden unterstützt. Orthodoxe Juden, insbesondere ihre Rabbiner, waren die festen Verbündeten des Absolutismus und der Reaktion, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa und im Nahen Osten. Rosen setzte seine Geschichte über Rabbi Cohens Unglück fort, ob aus Gründen der ideologischen Opposition gegen Cohen oder aus wirtschaftlichen Gründen oder aus beiden Gründen, die fünf jüdischen Persönlichkeiten im Jahr 1848 begannen einen totalen Kampf gegen Rabbiner Abraham Cohen. Zuerst stellten sie Plakate in die Synagogen, die Juden dazu anregen, ihm ins Gesicht zu spucken und ihn zu steinen. Als die Verfolgung zunahm, baten Cohens Freunde ihn, ihm zuzustimmen, dass er die ganze Zeit bewacht wurde. Er lehnte ab und sagte, dass er nicht glaubte, dass Juden ihn töten würden. Der nächste Schritt umfasste Plakate, die deutlich sagen, dass das Gesetz des Verfolgers unten erklärt werden für Rabbi Cohen gilt. Ein Plakat sagte zum Beispiel, er ist einer dieser jüdischen Sünder, für die der Talmud sagt, dass ihr Blut zugelassen ist, die Haar jeder Jude kann und sollte sie töten. Ein weiteres Plakat fragte, wird ein Jude gefunden, der uns vom Rabbiner befreien wird, der seine Gemeinde zerstört. Die Fanatiker entschieden zunächst, dass die Attentat im Jahr 1848 während Purim stattfinden würde. Sie gaben sogar viele, um festzustellen, wer die Ehre haben würde, den Rabbiner zu ermorden, aber ihre Pläne wurden schief. Einen Monat später im Passafest von 1848 steinigte eine Menge Juden Rabbiner Cohens zu Hause, nur eine große Anzahl von Polizisten rettete ihn. Am 6. September 1848 betrat Avraham Bar Pilpel, ein jüdischer Attentäter, erfolgreich das Haus des Rabbiners, ging in die Küche und legte Arsengift in den kochenden Topf der Suppe. Kurz darauf aß Rabbi Cohen und seine Familie die Suppe, Rabbi Cohen und seine kleine Tochter starben. Die Hasidis und ihre Führer nahmen nicht an der Beerdigung teil, sie feierten. Kein orthodoxer Rabbiner sprach ein Wort der Verurteilung aus, weder vor dem Mord noch vor dem Mord selbst mörderisch. Viele nationalistische Juden, die nicht orthodox waren, teilten sie im Schweigen. Der jüdische Historiker Kretz, Autor der ersten Geschichte der Juden, liest diese Geschichte aus seiner Geschichte aus, die übrigens später veröffentlicht wurde. Die orthodoxen Juden nahmen die ermordete Rabbiner des Rabbiners aus dem Abschnitt der Persönlichkeiten des Friedhofs und begraben sie in einem anderen Abschnitt. Professor C.E.V. Grie sagt, meine Schlussfolgerung ist, und es tut mir leid, dass es im Judentum nichts Neues gibt. Die Delegitimierung, die Anstiftung, das Schreiben an der Wand und insbesondere die Stille der rabbinischen Führung von Galizien dieser Zeit, alles war genau das gleiche wie vor der Attentat von Rabin. War der Mord an Rabbi Avraham Cohen ein außergewöhnlicher Fall? Im Dezember 1838 gab der Gouverneur des Südwestrusslands, General Dmitri Gabrilowitsch Bibikow, ein Rundschreiben an Bezirksgouverneure unter seiner Behörde heraus. Er bat sie, sich in den Synagogen und in jüdischen Studienhäusern sorgfältig zu befassen. An diesen Orten, schrieb er, geschieht sehr oft etwas, das tote Juden in seinem Gefolge lässt. Solche Verbrechen sind besonders schwerwiegend, da sie an Orten auftreten, die dem Gebet und dem Studium der religiösen Prinzipien gewidmet sind. Sie sind auch charakteristisch für autonome Urteilsvermögen durch die rabbinischen Gerichte. Nicht nur die Identität der Attentäter, sondern auch die Identität des Opfers bleibt unklar. Viele israelische neue Historiker glauben, dass die Formen der Gewalt gegen Ketzer und Informanten eng miteinander verbunden sind. Zwei zusätzliche Halachizé-Gesetze sind sowohl im Allgemeinen als auch insbesondere im Zusammenhang mit der Rabin-Attentat von besonderer Bedeutung. Diese beiden seit der talmudischen Zeiten zur Tötung von Juden verwendeten Gesetze wurden vom Attentäter Yichal Amir als Rechtfertigung für die Tötung von Premierminister Rabin angerufen und werden immer noch von Juden betont, die diese Ermordung genehmigt oder kaum verurteilt haben. Dies sind das Gesetz des Verfolgers, den Rodit, und das Gesetz des Informanten, den Mose. Laut Halachizé-Kommentaren ist es nicht notwendig, eine solche Person zu sehen, die ein jüdisches Opfer verfolgt. Es reicht aus, wenn rabbinische Behörden oder sogar kompetente Gelehrte bekannt geben, dass das Gesetz des Verfolgers für eine solche Person gilt. Das zweite Gesetz befiehlt jeden Juden, der ohne eine Entscheidung einer kompetenten rabbinischen Autorität, die Nichtjuden, insbesondere die nichtjüdischen Behörden, über jüdische Angelegenheiten oder die ihnen Informationen über jüdisches Eigentum oder der Wer jüdischen Personen oder Eigentum zu seiner Herrschaft oder Autorität übertragen hat. Zu den kompetenten religiösen Behörden sind er mächtig und haben manchmal diese Dinge im zweiten Gesetz verboten. Während der langen Anstiftungszeit vor der Ermordung von Rabin wendeten viele Haredi und messianische Schriftsteller diese Gesetze an Rabin und andere israelische Führer an. Die religiösen Insider basieren auf späteren Entwicklungen in Halacha, die andere Kategorien von Juden umfassten, die als diejenigen definiert wurden, für die das Gesetz des Verfolgers angewendet wurde. Jeder Jude hatte eine religiöse Pflicht, jene Juden zu töten, die so eingeschlossen waren. Historisch gesehen folgten Juden in der Diaspora dieses Gesetz, wann immer möglich, bis zumindest zum Einkommen des modernen Staates. In den zaristischen Empire folgten Juden dieses Gesetz bis weit in das 19. Jahrhundert. Das Land Israel wurde und wird von allen religiösen Juden als ausschließliches Eigentum der Juden angesehen. Die Gewährung der Autorität der Palästinenser über einen Teil dieses Landes könnte als informierend ausgelegt werden. Einige religiöse Juden interpretierten die Beziehungen, die zwischen Rabin und der palästinensischen Autorität entwickelten, als Schaden für die jüdischen Siedler. In diesem Sinne hatte Rabin informiert. Einflussreiche Rabbiner, wie der Gash-Emunin-Führer Rabbiner Moshe Levinger, verurteilte öffentlich als Informanten Rabin, einige Minister für Arbeit und Meretz und einige Knesset-Mitglieder. Professor Asa Keshe von der Tel Aviv-Universität, eine weithin angesehene Person in Israel, versuchte, die Öffentlichkeit aufzuklären, indem er einen Brief an den Herausgeber von Haaretz über die genaue Bedeutung des von Levinger verwendeten Begriffs und über die Gefahr des darin implizierten Attentums schrieb. Seine Warnungen wurden von allen, einschließlich Rabin und den Herausgebern von Haaretz, ignoriert. Shapak, der Zweig der israelischen Geheimpolizei, der für häusliche Angelegenheiten verantwortlich ist, und die für die Bewachung von Rabin verantwortliche Leiche ignorierte auch die Gefahren, die in einem möglichen und offensichtlich wahrscheinlichen Antrag auf Rabin des Gesetzes des Informanten impliziert sind. Shapak bestand bis zu dem tatsächlichen Ereignis, dass die Gefahr des Mordes nur von muslimischen Extremisten kam. Interessanterweise waren die israelischen Medien bis Ende August 1998 mit Shapaks Warnungen gefüllt, dass jüdische religiöse Fanatiker dazu beabstandet waren, Netanyahu, Verteidigungsminister Mordechai und andere Minister zu ermorden, weil sie im Prinzip gegenüber israelischer Rücknahme von weiteren 13% der Westufer im Prinzip einverstanden waren. Diese Warnungen basierten auf derselben fundamentalistischen Logik, die zur Ermordung von Rabin führte, sie wiesen einige der Gefahren an, die vom jüdischen Fundamentalismus ausgestattet sind. Rabins Mord folgte logisch aus den religiösen Räumlichkeiten des jüdischen Untergrunds von 1984. Anschließend wurden die Mitglieder des Untergrunds an einem Freitag in der Nähe von Jerusalem Bomben unter arabischen Bussen in der Nähe von Jerusalem festgenommen. Die Bomben hatten Timinggeräte, so dass sie explodierten, nachdem der Sabbat Eva begonnen hatte, als sie unter dem jüdischen religiösen Recht mit einem Bus reisen, verboten und sündig war. Zu dieser Zeit fuhren vor der Intifada viele israelische Juden in arabischen Bussen. Die einzige Kategorie von Personen, die diese Busse nicht benutzen, wenn die Bomben explodieren, waren religiöse Juden. Die frommen Mitglieder des jüdischen Untergrunds beantragten frühere rabbinische Zustimmung für alle ihre Handlungen. Peres, Rabin und Shamir, die gemäß der Vereinbarung, dass die dann an der Macht befindliche National Unity Government sich entwickelt hatte, zusammengeschrieben, befahl der Polizei, die extremistischen Rabbiner nicht mehr zu untersuchen. Kein Rabbiner lehnte die religiösen Argumentation ab, die zur Pflanzung dieser Bomben führte. Die Schlussfolgerung ist unausweichlich, dass einige Rabbiner zugelassen wurden und andere nicht gegen die mutwillige Ermordung von nicht-religiösen Juden waren, vermutlich wegen ihrer ketzerischen Meinungen. Yediot Ahronot am 16. November 1995 behauptete, Rabbiner Ilham Rabinowitz schlug die Pflanzung von Minen und Sprengstoffvorrichtungen um Siedlungen vor, die durch Evakuierung der israelischen Armee bedroht waren. Dieser Vorschlag folgte der gleichen Argumentation. Als Rabbi Rabinowitz nach der Gefahr jüdischer Soldaten nach dem Leben jüdischer Soldaten gefragt wurde, antwortete er, wenn sie dem Befehl gehorchen, eine jüdische Siedlung zu entfernen, dann sind sie böse Juden und als solcher implizierte er, dass sie den Tod verdienen. Dies sollte im Zusammenhang mit dem zweifachen Hass von Nichtjuden und weltlichen Juden ersichtlich sind, die Rabbiner für einige Zeit gepredigt hatten. Der Grund für die vorsätzliche Unkenntnis dieser Gefahr, die viele israelische Juden, einschließlich Rabin selbst, geteilt haben, war unserer Ansicht nach dem jüdischen Chauvinismus, der bei Juden so weit verbreitet ist. Die Chauvinisten fälschen die Geschichte ihrer Nation, um sie besser erscheinen zu lassen, als es wirklich war. Sie verfälschen auch die aktuelle Situation, indem sie behaupten, dass ihre Nation die beste ist. Diese Behauptung, die oft von zu vielen Juden erhoben wird, ist besonders gefährlich, wenn sie durch eine Kombination aus religiöser Fanatismus und mutwilliger Unwissenheit verstärkt wird. Der jüdische Chauvinismus ist besonders virulent, da die Identifizierung zwischen jüdischer Religion und jüdischer Staatsangehörigkeit über so lange herrscht und bei vielen Juden immer noch vorherrscht. Es sollte nicht vergessen werden, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit von außen in das Judentum gebracht wurden. Vor dem Aufkommen des modernen Staates wurden jüdische Gemeinden größtenteils von Rabbinern regiert, die willkürliche und grausame Methoden so schlimm wie diejenigen, die bei totalitären Regimen beschäftigt waren, so schlimm waren. Der liebste Wunsch der derzeitigen jüdischen Fundamentalisten ist es, diesen Zustand wiederherzustellen. Die Informationen im Talmud selbst über das Töten und Bestrafung jüdischer Informanten sind spärlich und anekdotisch. Die Angst vor den Behörden der römischen und Sassanide war zumindest teilweise dafür verantwortlich. Die gleiche Situation bestand während der Zeit des Geonims von Irak, der von etwa 750 bis 1050 in Christus unter der starken Herrschaft des abbasidischen Kalifats lebte. Die Reaktion der Geonim befasst sich selten nur mit Informanten und verhängt höchstens religiöse Strafen. Rabbi Paltoi erklärte laut Asaf auf Seite 49 der Strafen Mitte des 9. Jahrhunderts, dass ein Informant nicht nur ein Jude ist, der tatsächlich, sondern einer, der während eines Streits in der Öffentlichkeit mit einem anderen Juden sagt, dass er informiert wird. Paltoi verhängte dennoch die milde Strafe, eine solche Person als böse zu bezeichnen, und somit nicht in der Lage, entweder einen Eid oder einen Zeugnis zu geben. In muslimischem Spanien war die Situation nach der Auflösung des starken Umayyad-Kalifats in den frühen Jahren des 11. Jahrhunderts unterschiedlich und Informanten wurden häufig hingerichtet. In Alicena, einer Stadt, die größtenteils von Juden in der Mitte des eleganten Jahrhunderts bewohnt wurde, befahl Rabbi Yosef Halevi ibn Hamigasha, ein berühmter Gelehrter, laut Asaf auf Seite 63 der Strafen, die Juden während des Nila-Gebets auf Yom Kippur, dieses Jahr, in diesem Jahr einen Informanten steinen. Steining wird normalerweise als schwerwiegender Verstoß gegen Yom Kippur und Sabbat angesehen. Das Nila-Gebet sagte außerdem nur einmal im Jahr am Ende von Yom Kippur, wahrscheinlich das heiligste Gebet im jüdischen Kalender. Die Wahl dieser bestimmten Zeit muss durch die Notwendigkeit bestimmt worden sein, allen Juden zu erklären, dass die Pflicht, einen jüdischen Informant zu töten, wichtiger ist als andere religiöse Überlegungen. In der Tat schrieb Maimana dies in seinem maßgeblichen Kommentar an die Mishnah, wie Asaf in den Strafen auf Seite 63 zitiert. Es geschieht jeden Tag im Westen, Spanien und Nordafrika, wo Informanten, die angeblich mit jüdischem Geld finanziert werden, getötet werden oder von Nichtjuden angeklagt werden, so dass sie, jüdische Informanten, von ihnen, Nichtjuden, getötet oder geschlagen werden oder an die Bösen übergeben werden. Diese Regel wurde von späteren Behörden weit verbreitet und stellt einen wichtigen Präzedenzfall dar, wenn die Behörden der jüdischen Gemeinde eine Benachrichtigung machen, die sie für notwendig halten, ist die Benachrichtigung erlaubt oder sogar genossen. Nur einzelne Juden sollten getötet werden, wenn sie informiert werden. In einem anderen Teil seiner Kommentare sagte Maimana dies, dass die Pflicht, Wistleblower und Heiden zu töten, eine Tradition in allen Städten des Westens war. Nachdem die Christen den größten Teil des spanischen Territoriums mit Ausnahme von Granada wieder erobert hatten, setzten die Tötungen von Wistleblower fort und wurden in den Königreichen von Granada, Kastilien und Aragon verschärft. Die Zahl der Fälle, die in der spanischen Reaktion aufgezeichnet wurden, war groß. Die folgenden Beispiele sind repräsentativ: Rabnu Esha, zitiert von Asaf in Strafe Seite 73, beantwortet die Frage, dass ein Jude ein berüchtigter Whistleblower war, das jüdische Gericht untersucht den Fall. Rabnu Esha antwortete, dass kein Zeuge erforderlich war, um einen Whistleblower zu töten, sondern nur, dass andere Juden die Meinung äußerten, dass jemand tatsächlich ein Whistleblower war. Wenn wir Zeugen vor Angeklagten hören müssen, sagt Rab Noesha, können wir sie niemals verurteilen. Die Inquisition, die modernen totalitären Staaten und die israelischen Eroberungsregime in den seit 1967 besetzten Gebieten verwenden alle die gleiche Argumentation. Rabbi Noesha war bereits ein berühmter Rabbi, als er aus Nordfrankreich nach Spanien emigrierte. Er kannte wahrscheinlich die Sitten der Aschkenazi-Juden und die Sitten der spanischen Juden. Daher kann er kommentieren, mit dem Wissen und der Komplexität, die übliche Praxis in der Diaspora zu bestrafen, die Todesstrafe für einen Informanten, der dreimal die Juden oder ihr Geld. Es war notwendig, beharrte Rab Noesha, damit die Zahl der Whistleblower unter den Juden nicht zunahm. Nachdem er mehr darüber nachgedacht hatte, kam er zu dem Schluss, dass es eine gute Sache war, einen Whistleblower als Strafe zu töten. Er betonte, dass alle Feinde Gottes vernichtet werden sollten. In einer anderen Responsa, die von Asaf auf Seite 74 zitiert wird, befasste sich Rab Noesha mit einem Juden, der entweder Avraham oder Alat hieß. Einige Juden hatten ihn beschuldigt, mehrmals denunziert zu haben. Rab Noesha wies alle darauf hin, dass der Denunziant auch am Yom Kippur bestraft werden könne, wenn dieser auf den Sabbat falle, dies sei in Deutschland und Frankreich geschehen. Rabbi Yehuda, der Sohn von Rab Noesha, meinte laut Asaf auf Seite 79 des Buches die Strafen, im Falle eines Juden, der jahrelang ein Spitzel war, wird jeder, der ihn tötet, von Gott belohnt werden. Ein Jude, der den Denunzianten töten könnte und es nicht getan hat, kann für all das bestraft werden, was der Denunziant getan hat, als ob er es selbst getan hätte. In einem anderen Fall erklärte Rabbi Yehuda, dass die Juden selbst die Denunzianten töten sollten, damit nicht jüdische Richter sich weigern würden, Todesstrafen für Denunzianten zu verhängen. In einigen Fällen kauften jüdische Gemeinden dem König buchstäblich das Leben eines Denunzianten ab und richteten ihn dann öffentlich hin. Dies geschah zum Beispiel in Barcelona im April 1279. Rabbi Shlomo ben Aderet, so Asaf in Sipunis Hamens auf den Seiten 65 bis 67, berichtete dies in seiner Responsa. Ein Jude namens Vitalan de Porta, der einer Adelsfamilie angehörte, informierte König Pedro II. Von Aragonien, der auch Graf von Katalonien war. Nachdem er von den jüdischen Einwohnern Kataloniens darum gebeten worden war, willigte der König, wahrscheinlich gegen Bezahlung, ein, ihn an die jüdischen Behörden von Barcelona auszuliefern, die de Porta zuvor zum Tode verurteilt hatten. Die Juden in Barcelona führten ihn auf die Straße vor dem Friedhof in Barcelona und öffneten ihm die Adern an beiden Armen. Er verblutete. Drei Jahre nach der Hinrichtung protestierten die Brüder des Opfers dagegen. Rabbi Shlomo ben Aderet verteidigte das Urteil mit dem Hinweis, dass solche Urteile in Aragonien und Kastilien häufig vollstreckt wurden. Er schrieb auch nach Deutschland und bat den bedeutendsten Rabbiner der damaligen Zeit, Meyer von Rothenburg, Maharam, um Unterstützung für das Urteil. Das Recht des Denunzianten geht eindeutig aus einer anonymen spanischen Responsa hervor, die wichtig ist, weil sie von dem berühmten polnischen Rabbiner Shlomo Luria aus dem 16. Jahrhundert zitiert wurde. Es wird von Asaf in die Strafen auf den Seiten 83 bis 87 zitiert, er der Denunziant wird nicht nur auf Beschluss des rabbinischen Gerichts getötet, sondern jeder Jude, der ihn selbst als erster tötet, wird von Gott belohnt. Diese Aussage findet sich auch in zahlreichen rabbinischen Responsen. Spanische Juden töteten und oder verstümmelten noch im 15. Jahrhundert Informanten. Juden in anderen Gemeinden, insbesondere in Nordafrika und Portugal, die unter dem Einfluss der spanischen Juden standen, taten dasselbe. Rabbi Shimon, der Sohn von Rabbi Zemach, der aus Spanien auswanderte und im frühen 15. Jahrhundert nach Algier ging, schrieb in einer Responsa, wie Asaf auf Seite 88 von Sipunis Hamens berichtet, über die heilige Pflicht, einen Informanten zu töten. In einer anderen Responsa, die Asaf auf Seite 89 des Buches die Strafen wiedergibt, erkannte Rabbi Shimon an, dass das Töten nicht immer möglich war. Er riet in solchen Fällen, den Denunzianten auf der Stirn zu brandmarken oder auszupeitschen, auf jeden Fall aber seinen Namen als Denunziant in allen Gemeinden bekannt zu machen. Informationen über die Ermordung von Reformern in frühen aschkenasischen Gemeinden in Nordfrankreich und Deutschland sind vor dem 13. Jahrhundert spärlich und nach dem 13. Jahrhundert nicht mehr vorhanden. Dies war wahrscheinlich auf die geringere jüdische Autonomie und die stärkere Macht der nichtjüdischen Staaten zurückzuführen. Rabnu Eschar sagte, wie bereits erwähnt, aus, dass zu seiner Zeit die Tötung von Informanten in Deutschland üblich war. Er legte wenig Beweise vor. Rabnu Tam, einer der Oberrabbiner Nordfrankreichs, berichtete laut Asaf in die Strafen auf Seite 107, dass eine Versammlung französischer Rabbiner in Trva über die Probleme debattierte, die durch die Verbrecher unserer Nation verursacht wurden, die entweder heimlich oder offen informierten, und durch die Juden, die ihre Fälle gegen andere Juden vor nichtjüdische Richter brachten und damit die ausschließliche Autorität rabbinischer Gerichte missachteten. Die einzige ausdrückliche Strafe für diese Verbrecher war die Exkommunikation, die ein Verbot beinhaltete, mit ihnen zu sprechen. Die Rabbiner milderten das Verbot etwas ab, indem sie erklärten, dass diejenigen Juden, die den Zorn des Königs oder der Feudalherren fürchteten, zwar mit den exkommunizierten Informanten sprechen dürften, diese Erlaubnis aber nicht als bloße Ausrede dafür benutzen dürften. Einige Rabbiner meinten, dass eine obskure antike Regel gegen Denunzianten zusätzlich abgeändert werden könne. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts schrieb Rabbi Meir von Rothenburg laut Asaf auf Seite 107 von Sepunis Hamens, dass Juden einen Informanten, der in einem Zustand der permanenten Exkommunikation verblieb, töten oder verstümmeln konnten, indem sie ihm die Zunge herausschnitten. Nur in wenigen bekannten Fällen von Denunziantentum in Deutschland in dieser Zeit wurden Tötungen oder Verstümmelungen vorgenommen. Ein solcher Fall betraf einen Denunzianten in Straßburg im frühen 14. Jahrhundert. Wie Asaf auf Seite 108 von Sepunis Hamens berichtet, verurteilte der Straßburger Rabbiner Samuel Switzstaat einen Denunzianten zum Tode. Die jüdische Gemeinde wandte sich an einen nichtjüdischen Richter, der anordnete, den Denunzianten im Rhein zu ertränken. Einige Freunde des Informanten wandten sich daraufhin an einige mächtige Feudalherren und über diese an den Kaiser. Die Freunde sagten vor nichtjüdischen Gerichten aus und gaben ein unterschriebenes Zeugnis ab, das offenbar in Latein verfasst war. Sie sagten aus, dass Rabbi Schlitzstadt einen Brief an die Juden geschickt hatte, in dem er sagte, der Informant solle getötet werden. Sie sagten auch aus, dass er von der Straßburger und der nahegelegenen jüdischen Gemeinde Geld sammelte, um das Ertränken zu versichern. Dies implizierte, dass der Richter, der den Ertränkungsbefehl gab, bestochen wurde. Das Ergebnis in diesem Fall war, dass sich Rabbi Schlitzstadt mehrere Jahre lang vor den Behörden verstecken musste und dann aus Deutschland in den Irak floh. Er erzählte dem Präsidenten der irakischen jüdischen Gemeinde, David, dem Sohn von Hodea, von den Ungerechtigkeiten der Juden, die ihn verfolgten. David, der Sohn Hodeas, exkommunizierte daraufhin feierlich und schriftlich die Übeltäter. Mit dem Exkommunikationsbefehl kehrte Rabbi Schlitzstadt nach Deutschland zurück. Was nach seiner Rückkehr geschah, das heißt das Ende der Geschichte, ist nicht bekannt. Aus dieser Zeit berichten die rabbinischen Quellen nichts über Tötungen, aber viel über die Exkommunikation von Informanten. Über aschkenasische Juden im Polen des 16. Jahrhunderts liegen detaillierte Informationen vor. Diese polnischen Juden genossen, wie bereits erwähnt, in der relativ schwachen polnisch-litauischen Gemeinschaft weitgehende Autonomie. Aus diesem Grund waren Morde und andere Bestrafungen jüdischer Informanten, für die es zahlreiche Belege gibt, an der Tagesordnung. Rabbi Schlömö Luria, wie Asaf auf Seite 122 von Sepunis Hamens klarstellt, legte fest, dass Informanten getötet werden sollten. Er fügte hinzu, es ist besser, sie zu töten, als sie zu verstümmeln, indem man ihnen zum Beispiel die Zunge herausschneidet, um das Böse aus unserer Mitte zu entfernen. Es ist auch nicht nur wahrscheinlich, sondern fast sicher, dass ein verstümmelter Jude konvertieren und aus Rache falsche Dinge über Juden erzählen würde. Ich habe selbst gesehen, dass die Juden allein dadurch, dass sie die Denunzianten verstümmelt wurden, sehr gelitten haben. Nach dem frühen 17. Jahrhundert neigten die polnischen Rabbiner und die jüdischen autonomen Behörden zu einer vorsichtigeren Sprache, wenn sie über die Tötung jüdischer Spitzel schrieben. Im Fall eines bestimmten jüdischen Spitzels, der aus der Stadt Pinsk und aus ganz Litauen vertrieben worden war, aber in Lubavitch auftauchte, verwendete das Komitee der litauischen Juden in seinem Urteil den hebräischen Ausdruck harter Ratdam, das Vergießen von Blut zulassen. Asaf auf den Seiten 128 und 129 des Buches Die Strafen diskutiert diese Entscheidung. Diese Formulierung, die in der Folgezeit in solchen Urteilen üblich wurde, war etwas weniger direkt als ein tatsächlicher Befehl, einen Informanten zu töten. In demselben Fall legte das Komitee der litauischen Juden, nachdem es entschieden hatte, dass Juden, die jüdische Geheimnisse verrieten, sogar an Yom Kippur exkommuniziert werden sollten, fest, wie Asaf berichtet, nach der Teilung des polnisch-litauischen Bundesstaates 1795 von Russland, Österreich und Preußen und nach der Abschaffung der Autonomie der jüdischen Gemeinden durch die drei Besatzungsmächte nahm die Gewalt der Juden, insbesondere der jüdischen Behörden gegen andere Juden, rasch ab. Die Gewalt war im preußischen Teil Polens fast verschwunden und blieb auf dem gleichen Niveau in den von Russland beherrschten Gebieten im Falle eines Denunzianten, auch wenn es sich um jüdisches Geld handelt, und erst recht im Falle von Körperverletzung, kennt jeder Jude das Gesetz, und deshalb ist es nicht nötig, irgendwelche Vorschriften zu machen. Wir warnen nur, wir befehlen jedem Juden, der eine solche Handlung sieht oder hört, ob sie ihn betrifft oder nicht, es innerhalb von 3 Tagen 2 angesehenen Persönlichkeiten der Stadt zu erzählen, die nicht mit dem Denunzianten verbunden sind. Andernfalls wird er der Jude, der eine solche Handlung sieht oder hört, selbst exkommuniziert, und die Strafe des Denunzianten wird auf ihn angewandt werden. Die beiden Notappeln werden dann tun, was sie tun sollten. Wenn aber der Denunziant mächtig ist und sie die Notabeln ihm vorläufig nichts antun können, werden die Rabbiner und Notabeln seinen Namen in die Chronik der Stadt schreiben, damit seine des Denunzianten Söhne nicht beschnitten werden, niemand seine Töchter heiratet und er von allen heiligen Angelegenheiten ausgeschlossen wird. Die guten Oberrabbiner werden auch darauf achten, dass der Vers und wenn er sich rächen wird ein Vers, der mehrmals im Pentat euch vorkommt und angeblich bedeutet, dass Gottes Rache aufgeschoben ist, aber kommen wird, auf ihn zutrifft. Auch hier ist die verwendete Sprache vorsichtiger und indirekter als ein direkter Befehl, einen Informanten oder einen Juden, der einen Informanten nicht anzeigt, zu töten. Der letzte Satz des Urteils ist besonders wichtig. Ein zweites polnisches Beispiel findet sich in der erhaltenen Chronik der jüdischen Gemeinde in Krakau. Diese wird von Asaf auf Seite 133 des Buches Die Bestrafungen besprochen. In dieser Chronik wird Yisrael, der Sohn des Rabbiners Hehoran Wilitzker, verurteilt, weil er die Juden in finanziellen Angelegenheiten bespitzelt, beraubt, Gewalt angewendet und religiöse Vergehen begangen hat, die nicht geschrieben werden können. Die Verurteilung wurde fortgesetzt, wir, die Angesehenen der Gemeinde und wir, das ehrenvollste rabbinische Gericht, der Herr möge sie schützen, haben die Ehre seiner Familie bedacht und seine Strafe gemildert. Wir verurteilen ihn daher nur dazu, in allen Synagogen exkommuniziert zu werden und weder Zeugnis ablegen noch schwören zu können. Ein eiserner Kragen soll ihm um den Hals gelegt werden. Er muss auch das zurückgeben, was er geraubt hat, ob es nun von Einzelpersonen oder von Gemeinden gestohlen wurde. Sein Eigentum sollte beschlagnahmt werden, wo immer es gefunden wird. Außerdem wurde angeordnet, ihn aus der Stadt zu verweisen, keiner seiner Nachkommen dürfte jemals in dieser Stadt leben. Dieses gemäßigte Urteil wurde im Frühjahr 1772 gefällt. Ein drittes polnisches Beispiel stammt aus dem Vorwort zu einem jüdischen Talmud mit dem Titel Taharat Kodes, das 1733 von Rabbi Benjamin, dem Sohn eines bedeutenden religiösen Führers Polens, veröffentlicht wurde. Das Buch, das Asaf auf Seite 133 erwähnt, zeigt, dass die Zahl der Whistleblower im Laufe der Zeit trotz Mord und anderen grausamen Strafen zugenommen hat. Rabbi Benjamin beklagte schmerzhaft, dass es in seiner Zeit eine große Anzahl jüdischer Whistleblower gab, und fügte hinzu, dass viele Juden ihnen halfen oder verherrlichten. Er forderte die Juden auf, die Informanten zu meiden. Das Heilmittel, das er vorgeschlagen hat, ist, sie zu bluten, damit wir sie vollständig vernichten können. Rabbi Benjamin verbot auch, ihr Geld für wohltätige Zwecke zu akzeptieren. Er fügte hinzu, dass es den Juden gelungen sei, Whistleblower in einem nicht näher bezeichneten, fernen Land auszuschalten und somit sicher zu sein, obwohl sie viel Geld für ihre eigene Sicherheit ausgegeben hatten. Rabbi Benjamins Vorschlag war nicht vorsichtig. Noch wichtiger ist, dass die Ermittlungen der zaristischen Polizei über die Ermordung jüdischer Whistleblower und die zahlreichen Zeugenaussagen der aufgeklärten Juden des 19. Jahrhunderts zeigen, dass das Problem der jüdischen Whistleblower nicht durch diese Empfehlungen gelöst wurde. In russischen Gebieten ist die Gewalt jedoch oft im Geheimen. In den von Österreich beherrschten Gebieten, Galicia, ist die Situation etwas komplizierter. Jüdische Gewalt, wie die Ermordung eines modernistischen Rabbis, fand unter bestimmten Bedingungen statt. Die unterschiedlichen Grade der Gewalt zwischen den Juden in den drei polnischen Gebieten nach der Teilung sind auf unterschiedliche Grade moderner Einflüsse zurückzuführen. Die Juden im preußischen Teil Polens befanden sich in einer effizienten, autokratischen Monarchie, mit guter Polizei und Zivilverwaltung, die stark von modernistischen Tendenzen beeinflusst wurde. Die erste Teilung Polens ereignete sich, als Voltaire und Freunde anderer französischer Philosophen der Aufklärung, Friedrich II. Der Große, Preußen regierten. In mindestens einer Generation nach dem Tod von Friedrich II. Im Jahr 1786 blieb der Einfluss der Aufklärung, zumindest in den Reihen der preußischen Verwaltung, stark. Vielleicht ebenso wichtig ist, dass die jüdische Aufklärung in Preußen begann, wo sie eine starke, aufgeklärte jüdische Gemeinschaft hatte, die sich noch vor der Teilung Polens in Berlin befand, als sie sich in Hebräisch und Deutsch ausdrückten. Diese aufgeklärten Juden konnten daher sofort von der Mehrheit der männlichen Juden in Preußen verstanden werden. Im Gegensatz dazu befanden sich die Juden in den russischen Gebieten Polens in einem rückständigen Regime, das trotz der dünnen Verkleidung der Aufklärung von Katharina II. Die Verwaltung des Regimes schwach und ineffizient war. Seit Jahrhunderten ist Russland ein Land ohne Juden. Die ersten Juden, die im Zarenreich leben durften, waren Juden, die in den annektierten polnischen Gebieten lebten. Der berüchtigte Palais war das einzige Gebiet Russlands, in dem Juden leben durften, und bis 1917 war es nur ein Gebiet der Polnisch-Litauischen Föderation, die von Russland annektiert wurde. Das alte Russland behielt die Reinheit, die den Eintritt für Juden verbot. Aufgrund der Abwesenheit von Juden haben die Russen, insbesondere die Führer der russischen Kirche, eine starke Antisemitismus-Tradition. Im Jahr 1800 war der Antisemitismus in Russland größer als in irgendeinem anderen Land. Zudem führte das zaristische Regime zu Beginn der polnischen Übernahme eine Sondersteuer auf die Juden ein, die bis 1905 in Kraft war, sowie andere Diskriminierungen gegen die Juden. Abgesehen von Sankt Petersburg und Moskau, wo Juden den Eintritt verboten waren, gab es keine großen Städte, und der unterentwickelte Bildungszustand führte dazu, dass die meisten der in Russland eingegliederten Juden ihre alten Bräuche fortführten, insbesondere in kleineren Gemeinden, bis in die 1880er Jahre. Alte Bräuche beinhalteten die Verfolgung der Ungläubigen und die Ermordung von Informanten. Nichtsdestotrotz fand eine kleine, aber wachsende Zahl von aufgeklärten Juden es einfacher, sich unter der russischen Herrschaft gegen diese und andere alte Praktiken zu stellen, als unter den Bedingungen der Autonomie der Polnisch-Litauischen Föderation. Die russische Herrschaft, trotz ihrer Mängel, gab dem aufgeklärten Juden mehr Schutz als zuvor, so dass sie zumindest für die Ermordung von Whistleblower bezeugen konnten. Die Juden in den von Österreich annektierten Gebieten befanden sich in einem Zwischenzustand zwischen Preußen und Russland. Nach 1848 und vor allem nach 1867, als Österreich begrenzte Formen der Verfassung und andere bürgerliche Freiheiten gewährte, näherte sich die jüdische Lage in Österreich dem Preußen und dem deutschen Modell nach der deutschen Wiedervereinigung von 1871. Die österreichische und die Habsburger hatten starke Antisemitismus-Tendenzen, die besonders unter der Herrschaft von Maria Therese, 1740 bis 80, ausgeprägt waren, die wahrscheinlich die antisemitischste Herrscherin Europas im 18. Jahrhundert war und die Verantwortliche für die größte jüdische Deportation vor der Nazizeit. Sie deportierte etwa 70.000 Juden aus Prag und den Habsburger Dynastien. Maria Therese musste ihr Dekret widerrufen, um Juden für kurze Zeit zurückzukehren, weil ihre Verbündeten Großbritannien und die Niederlande heftig protestierten, und sie war auf Subventionen dieser Länder angewiesen in den österreichischen Nachfolgekriegen. Ihr Nachfolger Josef II. Änderte ihre Politik und erließ 1782 ein Dekret, das den Juden begrenzte, aber immer noch wichtige Rechte gewährte. Dies tat er mit erheblichem Widerstand. Nach Josefs Tod im Jahre 1790, beide Tendenzen schwankten, bis Kaiser Franz Josef beschloss, eine pro-jüdische Politik im Jahre 1867. Neue israelische Historiker präsentieren Beweise dafür, dass bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts unzählige jüdische Whistleblower im Zarenreich ermordet wurden. Rosen zitiert den Schriftsteller Scholl Ginsberg in seinem Artikel über den New Israel-Historiker, der in seiner Autobiografie schrieb, dass im 19. Jahrhundert hunderte jüdische Whistleblower im Dnepr ertrinken, dem größten Fluss, der durch Palais fließt. Diese Whistleblower wurden gemäß dem Whistleblower Act angeklagt und verurteilt, nur weil sie verdächtigt wurden, den Behörden Informationen zur Verfügung zu stellen. Rosen schrieb: Wie Avraham Cohen handelten einige von ihnen aus ideologischen Gründen, wie dem Wunsch, die jüdische Gemeinschaft zu einer modernen Lebensweise zu führen. Dr. David Asaf untersuchte einige dieser Affären und sagte, einige der Denunzianten waren Profis, die den Behörden Informationen über Steuerhinterziehung lieferten, aber selbst in solchen Fällen hilft uns die Verurteilung durch rabbinische Kriegsgerichte und ihre Hinrichtung durch Lynchjustiz, den Konflikt zwischen den aufgeklärten Juden und den Orthodoxen, insbesondere den Hasiden, zu verstehen. Wie bereits dargelegt, wurde ein jüdischer Informant heimlich zum Tode verurteilt, ohne dass er zu seiner eigenen Verteidigung etwas sagen konnte. Diese Art der Hinrichtung wurde über hunderte von Jahren bis in die jüngste Zeit praktiziert. 2° Rosen fragte Asaf, ob die jüdische Gemeinschaft diese Informanten als Verräter betrachtete. Asaf antwortete, sie wurden von den aufgeklärten Juden nicht als solche betrachtet. Vielmehr wollten die aufgeklärten Juden, dass die Juden Bürger des Staates sind. Dazu gehörten ihrer Ansicht nach auch die Zahlung von Steuern und der Dienst in der Armee. Informationen an die Behörden weiterzugeben, war ihrer Ansicht nach in vielen Fällen eine notwendige Sache. Wenn man die Situation mit der jetzigen in Israel vergleicht ein Jahr nach der Ermordung Rabins, dann ähnelt der gegenwärtige Konflikt, mit einigen Änderungen, dem damaligen. Um zu zeigen, worum es dabei ging, erzählte Asaf von einer Affäre, die er recherchiert hatte und in die ein berühmter chassidischer Rabbiner aus der Stadt Ruzin, Israel Friedmann, verwickelt war, der als der heilige Mann von Ruzin bekannt war. Friedmann als eine bedeutende chassidische Persönlichkeit war wichtig, weil die chassidische Bewegung bei diesen Attentaten eine große Rolle spielte. Asaf erzählte, wie von Rosen berichtet, Friedmann war einer der größten hasidischen Führer. In den jüdischen Geschichtsbüchern wird er als eine Person mit geringem Gelehrtenwissen dargestellt, aber auch als ein Mann der Macht, der die Freuden des Lebens genoss. Er war maßgeblich am Erlass des Gesetzes des Verfolgers gegen einige Spitzel aus der Stadt Oschitz im Bezirk Podolin in der Ukraine beteiligt. Im Februar 1836 wurde die Leiche einer dieser Personen, Yitzhak Oxmann, unter Eisblöcken auf dem zugefrorenen Fluss gefunden. Der Leichnam war so verstümmelt, offenbar als Folge von Folter, dass er nur schwer zu identifizieren war. Erst einige Zeit später, als die Leiche aus ihrem Grab geholt wurde, konnten neue Zeugen sie identifizieren. Der Leichnam des anderen Ermordeten, Schmuel Schwarzmann, ist verschwunden. Heute wissen wir, dass er beim Beten in der Synagoge erdrosselt wurde. Seine Leiche wurde in Stücke geschnitten und in dem Ofen verbrannt, der das Gemeindebad beheizte. Nach einer polizeilichen Untersuchung, an der sogar Zar Nikolai interessiert war, wurde festgestellt, dass die Juden der Gemeinde, in der Mord begangen wurde, einschließlich der Verwandten der Ermordeten, sehr wohl wussten, was geschehen war und wie der Mord ausgeführt wurde. Alle haben geschwiegen, entweder aus strenger Disziplin oder aus Angst. Dieser Fall war einer der wenigen, in denen ein geheimes rabbinisches Gericht entdeckt wurde, das ungeschriebene Urteile nach dem Gesetz des Verfolgers und Todesstrafen ausspricht. Josef Perl, eines der Oberhäupter der aufgeklärten Juden Galiziens, lieferte heimlich Informationen an die russischen Behörden, um die Verurteilung von Rabbi Yisrael von Ruzin zu erreichen. Asaf, der auch andere chassidische Morde beschrieb, sagte, dass Perl, der die Chassiden hasste, aus Gründen handelte, die er für ideologisch hielt. Rosen entdeckte bei der Befragung der neuen Historiker, dass die verschiedenen Hasiden vor allem wegen wirtschaftlicher Interessen auch gewaltsam gegeneinander kämpften. Er schrieb, Da die Hasiden ihren heiligen Männern Geld gaben und einige von ihnen einen Lebensstil des 19. Jahrhunderts annahmen, der mit dem Luxus der zeitgenössischen Könige konkurrierte, interessierten sie sich für die Orte, aus denen ihre Einkünfte stammten. Das vormoderne Judentum war durch viele Fälle von innerjüdischer Gewalt gekennzeichnet, von denen die wenigen oben genannten Fälle nur repräsentativ sind. Diese wenigen Fälle reichen jedoch aus, um zu zeigen, dass der jüdische Fundamentalismus in Israel, sowohl in seiner messianischen als auch in seiner Haredi-Form, ein Rückfall in eine Situation ist, die vor dem Beginn der Modernisierung und dem Verlust der Art von jüdischer Autonomie mit ihren willkürlichen Befugnissen bestand, die es erlaubte, Denunzianten zu töten oder anderweitig hart zu bestrafen. Was im jüdischen Fundamentalismus geschah, ist dem nicht unähnlich, was in anderen Formen des Fundamentalismus geschah. Es wurden einige Neuerungen eingeführt, vor allem um die wahren Absichten zu verschleiern. Der vorherrschende ideologische Wunsch ist es, zu den vermeintlich guten Zeiten zurückzukehren, als alles gesehen und in Ordnung gehalten wurde. Im Falle der jüdisch-messianischen Variante des Fundamentalismus geht es darum, mit modernen Methoden die Macht zu erlangen, die traditionelle Lebensweise wirksam wiederherzustellen. Die Gefahr, dass sich der jüdische Fundamentalismus in Israel zumindest als Teil der herrschenden Macht etabliert, ist groß. Für die Nichtjuden im Nahen Osten, die Araber und insbesondere die Palästinenser, liegt die Hauptgefahr in und mit der messianischen Variante des jüdischen Fundamentalismus. Am deutlichsten wird dies an der Rolle der jüdischen religiösen Siedler in den besetzten Gebieten. Für israelische Juden, die die Lehren des jüdischen Fundamentalismus nicht akzeptieren wollen, sind jedoch alle Varianten gefährlich. Die jüdisch-fundamentalistische Haltung gegenüber Heretikern ist viel schlimmer als die Haltung gegenüber Nichtjuden. Dies ist mit der Situation in anderen Religionen vergleichbar. Ein aktuelles Beispiel ist die Haltung des iranischen Regimes gegenüber den Baha'is, die als muslimische Heretiker betrachtet werden, die viel schlimmer ist als die Haltung gegenüber Christen und Juden. Wir sind der festen Überzeugung, dass ein fundamentalistisches jüdisches Regime, wenn es in Israel an die Macht käme, israelische Juden, die seine Lehren nicht akzeptieren, schlechter behandeln würde als Palästinenser. Dieses Buch ist ein Versuch, ein breiteres Verständnis des jüdischen Fundamentalismus zu vermitteln und hoffentlich dazu beizutragen, dass diese Gefahr nicht Wirklichkeit wird. 1. Rabnu ist das hebräische Wort für unser Rabbiner. Es war ein Ehrentitel, der nur einigen der berühmtesten Rabbiner verliehen wurde. 2. Vor und während der talmudischen Zeit wurden Rabbiner im Heiligen Land, die befugt waren, mit Autorität zu lehren und als Richter zu dienen, durch Handauflegung ernannt. Ein bereits auf diese Weise ernannter Rabbiner legte einem Kandidaten die Hände auf den Kopf und sprach eine heilige Formel aus, die dazu diente, eine heilige Macht zu übertragen, die angeblich von Moses abgeleitet war, obwohl sie in der Bibel nicht erwähnt wird. Rabbiner in anderen Ländern wurden nie in dieser Form ernannt. Selbst wenn Diaspora-Rabbiner ins Heilige Land kamen und nach einem langen Studienaufenthalt die Ernennung zum Handaufleger erhielten, war es ihnen verboten, sie an andere Diaspora-Rabbiner weiterzugeben, die sich nicht im Heiligen Land aufhielten. Die Schüler von Diaspora-Rabbinern, die selbst Rabbiner wurden, aber nicht ins Heilige Land gingen, konnten daher in vielen Angelegenheiten nicht nach dem normalen Recht urteilen. Die letzten palästinensischen Rabbiner mit Befugnissen, die sich aus der Handauflegung ableiten, verschwanden anscheinend im 10. Jahrhundert, ohne Suzessotes zu hinterlassen. 3. Diese Regel, die nie abgeschafft wurde, gilt offenbar auch für Torah-Ollen, die von konservativen und reformierten Rabbinern verwendet werden. Viele orthodoxe Rabbiner in Israel haben verkündet, dass Reformrabbiner und konservative Rabbiner Ketzer sind. Einige dieser orthodoxen Rabbiner haben öffentlich erklärt, dass Reformjuden schlimmer als Ketzer sind. 4. Ein Beispiel für diese frei diskutierten Fragen ist, wie konnten nach der Sintflut Tiere, die nicht gut und weit schwimmen konnten, Inseln im Mittelmeer erreichen? 5. Ein Beispiel für solche theologischen Probleme ist, wozu ist Gott von Natur aus nicht fähig? 6. Israel Shakak, einer der Autoren dieses Buches, war als Kind Anfang 1939 in Warschau, Polen, bei der Beerdigung eines jüdischen Ketzers, des Kasans zweiten Grades seines Vaters, dabei. Er hörte diese Geschichte später auch von Familienmitgliedern bestätigt. Bei der Beerdigung zogen die unmittelbaren Familienmitglieder, einschließlich des Vaters, die weißen Gewänder an, die fromme Juden an den Feiertagen tragen, und freuten sich. Einer von Shahakas Freunden, der aus Alexandria in Ägypten kam, erinnerte sich, nachdem er diese Geschichte gehört hatte, an eine ähnliche jüdische Beerdigung in Alexandria in den frühen 1940er Jahren, bei der die Familie weiß gekleidet war. 7. Rabbi Samuel der Prinz wurde so genannt, weil er ein Minister und ein General im Königreich Granada war. 8. Die Kaeten lehnten die Autorität des Talmuds ab und akzeptierten nur die Bibel. Rabbi Josef ben Farui, der zum Oberhaupt der Juden in Spanien ernannt wurde und den Titel eines Fürsten erhielt, vertrieb die Kaeten. 9. Eine Strafe, die als ähnlich wie die Kune angesehen wurde, war das Anlegen eines eisernen Halsbandes an den Hals eines jüdischen Verbrechers. Der Verbrecher musste dann mit diesem eisernen Halsband laufen oder schreiten. 10. Dieser wichtige Hintergrund wird leider in den großen historischen Studien über die Juden in den Vereinigten Staaten oder in anderen Ländern, in die Juden im 19. Jahrhundert eingewandert sind, nicht erwähnt. Auch in den romantischen, apologetischen Werken, die vorgeben, das Leben der ersten Generation jüdischer Einwanderer zu beschreiben, wird dieser Hintergrund nicht erwähnt. Viele Eigenschaften der Juden in den Vereinigten Staaten und anderswo wurden wahrscheinlich durch diesen Hintergrund beeinflusst. 11. Dieser Brief wird beschrieben und teilweise zitiert in Meir Balaban, The History of the Frankist Movement, Tel Aviv, 1934 auf Hebräisch, S128. Der Brief wurde in vollem Umfang in Rabbi Yaakov Emdans Sefer HaShemusha, einer Sammlung von Dokumenten über verschiedene Irrlehren, veröffentlicht, Teil B, Dokument B. 12. Ebd 13. Dieser wichtige Punkt wird in den in englischer Sprache verfassten Geschichten der Juden nur selten anerkannt. 14. David Asaf sollte von Rabbi Simcha Asaf unterschieden werden, der schrieb Anmerkungen. 15. Um diese Satiren und das Wesen der chassidischen Bewegung, gegen die sie gerichtet waren, zu verstehen, sollten zwei wichtige Quellen herangezogen werden. Die erste Quelle ist Yitzhak Oertös Satire Metempychosis, Gilgul Nefesha auf Hebräisch. Oertö, der 1852 starb, galt als der beste hebräische Satiriker seiner Zeit, seine Werke wurden viel gelesen und immer wieder neu aufgelegt, zuletzt 1996 in Israel. In seiner Satire befasste sich Ertl mit dem chassidischen Glauben an die Metempsychose und die Hilfe, die heilige Rabbiner der Seele beim Übergang von einem menschlichen Körper zu einem Tier und dann wieder zurückgewähren. Der Autor trifft die Seele eines kürzlich verstorbenen Juden, die ihm von ihren 17 Aufenthaltswechseln erzählt. Bei einem dieser Abenteuer bewohnte die Seele den Körper eines intriganten Eiferers, der aus Verdruss starb, als eine seiner Intrigen scheiterte, die Seele ging dann in den Körper eines Fuchses mit einem besonders schönen und langen Schwanz über. Der Schwanz führte dazu, dass der Fuchs von Fuchsjägern bemerkt und getötet wurde. Da jedoch der Segen eines heiligen Rabbiners im Moment des Todes nicht gesprochen wurde, wurde die Seele zu einem körperlosen Geist. Ein Chassid kaufte das Fell aus dem Schwanz des Fuchses und machte daraus einen Kragen für einen Mantel, den er seinem heiligen Rabbi schenkte. Ein Wunder geschah, als der heilige Rabbi den Mantel anzog und das Fell sein, des Rabbiners, heiliges Fleisch berührte. Oertö schrieb, die verstorbene Seele des Fuchses wurde im Körper eines anderen heiligen Rabbiners wiedergeboren, eines Menschen, der so schlau und hinterlistig ist wie ein Fuchs. Die zweite Quelle ist ein früheres Werk, der Entdecker der Geheimnisse, Megalit Emirin auf Hebräisch, das 1819 anonym von Yosef Perl, dem aufgeklärtesten Juden in Galizien zu jener Zeit, veröffentlicht wurde. Das Buch besteht angeblich aus Briefen, in grauenhaftem Hebräisch, das dem schlechten Stil und der schlechten Grammatik der chassidischen Bücher nachempfunden ist, die ein Chassid an einen anderen geschrieben hat, und die angeblich von einem anderen Chassid redigiert wurden, der die Briefe fand und für jede Absurdität, die die Korrespondenten fromm erzählten, gelehrte Hinweise aus den wichtigsten chassidischen Büchern hinzufügte. In Brief 150 berichtet einer der Hasiden, dass sein heiliger Rabbiner gestorben ist und dass seine Witwe viel Geld mit dem Verkauf seiner Kleider an Hasiden verdient hat. Die Kleidung eines heiligen Rabbiners hat sakramentalen Wert und erlöst selbst von den größten Sünden, wenn sie getragen wird. Wenn man zum Beispiel das Hemd eines heiligen Rabbiners anzieht, wird man von der Sünde des Mordes freigesprochen, und wenn man die Hose eines heiligen Rabbiners anzieht, wird man von der Sünde des Ehebruchs freigesprochen. Der angebliche Herausgeber dieses Buches fügte mehrere authentische Verweise aus chassidischen Büchern hinzu, um diesen Glauben unter den Chassiden seiner Zeit zu belegen. Solche Überzeugungen sind auch heute noch unter den Hasiden verbreitet. Leider wird in vielen Büchern, die speziell über den Hasidismus geschrieben wurden, und in fast allen allgemeinen jüdischen Geschichtsbüchern, die auf Englisch verfasst wurden, dieser Glaube nicht erwähnt. 16 Mose, das hebräische Wort für Spitzel, ist eine schreckliche Beleidigung für Juden, ähnlich wie das Wort Kollaborateur für Palästinenser. 17 Dies ist möglich, wenn sich die jüdische Gemeinschaft gegen einen Spitzel oder einen Nichtjuden oder sogar mehrere von ihnen zusammenschließt. Schwierigkeiten entstehen, wenn die Gemeinschaft gespalten ist und jede Gruppe die andere als heretisch betrachtet und den Behörden gemeldet werden soll. Dies ist in der jüdischen Geschichte häufig der Fall. Die Folgen solcher Streitigkeiten, an denen nichtjüdische Autoritäten beteiligt waren, waren manchmal lokal begrenzt, manchmal breiteten sie sich aber auch auf jüdische Gemeinden in mehreren Ländern aus und zerrütteten diese. Eine solche Kontroverse betraf Maimonides, einen der schärfsten Kritiker der Hasidie, und in diesem Fall wurde er selbst beschuldigt, ein Heide zu sein. Maimonides war der Bruder Saladins, Arzt des ägyptischen Gouverneurs Al-Abdel und Aufseher über die ägyptischen Juden, und seine Stellung verhinderte jeden größeren jüdischen Angriff auf ihn durch muslimische Länder. Einige irakische Rabbiner, die vermutlich unter dem Schutz von Kalif Nasir, 1180 bis 1225, standen, erhoben vorsichtige Anschuldigungen gegen ihn. Selbst nach seinem Tod wurde Maimonides, Status als Beschützer der Juden in Ägypten über 6 Generationen hinweg von seinen Nachkommen weitergeführt, was seine Position in allen muslimischen Ländern erheblich stärkte. Im christlichen Europa hingegen wurde Maimonides wiederholt als Heide beschuldigt. Rabbi Shlomo aus Montpellier in Südfrankreich erhob diesen Vorwurf erstmals 1220. Einige Rabbiner und berühmte Persönlichkeiten verteidigten ihn, andere waren gegen ihn. Antimengmonides informierte die christlichen Inquisitoren, die mit der Verfolgung der Albaischten in Südfrankreich beschäftigt waren, dass die Philosophie und einige Halakis che Maimonides Schriften auch beleidigt das Christentum. Die Inquisitoren konnten weder Hebräisch noch Arabisch verstehen, die als beleidigende Bücher gelten, aber sie sammelten und verbrannten einige von ihnen öffentlich. Die Pro-Maimonides appellierten an die feudalen Herren, die einige Antimengmonides-Juden gefangen genommen und sie an ihre jüdischen Feinde, die sie bestraften, wie Stleblover ihre Zungen abgeschnitten. Die Auseinandersetzung dauerte jedoch bis etwa 1300. Der Streit ist vermutlich noch vorhanden. Obwohl Maimonides großen Ansehen unter den orthodoxen Juden genoss, als erster Co-Autor von Halakha und führender Philosoph des Judentums, wurde er immer noch von Haredim misstrauisch. Die meisten Haredi-Rabbi halten die meisten ihrer Schüler von den philosophischen Schriften von Maimonides fern. Nach Ansicht einiger Gelehrter und Autor dieses Buches war Maimonides in gewissem Maße ein Ketzer, nach seiner eigenen Definition des Begriffs. Seine philosophische Unverständlichkeit machte es für die meisten Leser schwierig, seine Hasidie zu verstehen. Siehe hierzu Leo Strauss, Die Kunst der Verfolgung und des Schreibens, Kapitel 2 und 3. Strauss verglich den Schreibstil einiger Schriftsteller unter dem kommunistischen Regime der 1950er Jahre mit dem von Maimonides und anderen jüdischen mittelalterlichen Denkern. Aus Angst vor Verfolgung durch Fanatiker benutzten beide Gruppen einen ähnlichen Stil, um einige der Ansichten zu verbergen und gleichzeitig Hinweise zu geben, die von erfahrenen Lesern verstanden werden könnten. 18. Dies dauerte bis zum Aufstieg des Nationalsozialismus, der die Juden aus Osteuropa zu starken Sympathisanten für Deutschland machte und zum Aufstieg des Antisemitismus in der modernen Polen beitrug. Entgegen der Propaganda von Goldhagen betrachteten die Juden in Osteuropa selbst während des Ersten Weltkriegs die Deutschen und die deutschen Besatzungstruppen als pro-Juden. Diese Ansicht hat gute Gründe. 19. Zusätzlich zu den Standardwerken der jüdischen Geschichte siehe Ernst van Geermann, The Austrian Achievement 1700 bis 1800, London, Thames and Hudson, 1973. Van Geerman stellte Ausbrüche antisemitischer Gewalt in der Zeit nach der von Josef II. Gewährten begrenzten Toleranz fest. Er stellte auch fest, dass ein konservatives Mitglied des Staatsrats, das die Wiener Juden dafür kritisierte, dass sie begannen, sich modern zu kleiden, bemerkte der Anblick junger jüdischer Männer, die entgegen aller Sitte in der Öffentlichkeit gehen und sich nicht von den Christen unterscheiden, einige sogar mit Schwertern an der Seite, lässt die Auflösung der Gesellschaft erahnen. Kardinal Michazzi, der Erzbischof von Wien und Führer der katholisch-konservativen Partei, war einer derjenigen, die am meisten vor einer Duldung der Juden warnten. Nach dem Tod Josefs II und auf Wunsch einiger Rabbiner führte die österreichische Regierung eine strenge Zensur jüdischer Bücher ein und verbot den Druck und die Einfuhr aller Bücher der Kabbala. Eliezer Falklasch, der Rabbiner von Prag und persönlicher Freund des Zensors, der mit der Durchführung dieser heiligen Arbeit beauftragt war, richtete eine lange Antwort an den Zensor zu diesem Thema. Rabbi Falklasch lobte in seiner Responsa den Orden und lobte die Kaiser Leopold II und Franz II für die Wahrung der Reinheit der jüdischen Religion. Siehe Schmuel Wertz, in Leitanmant and False Messianic Tendencies, History of Astragal Jerusalem, Schmuel Wertz, 1998, auf Hebräisch. 20. Dies ist vielen Juden, die in englischsprachigen Ländern leben, aufgrund von Zensur und apologetischen Schriften, die negative Aspekte der jüdischen Geschichte ausblenden, unbekannt. In Israel berichtet die hebräische Presse heute häufig über die Anwendung des Gesetzes des Denunzianten und des Gesetzes des Verfolgers durch Haredim. So berichtete Haaretz am 18. Februar 1999, dass die israelische Staatsanwaltschaft Yosef Pruschinowski, einen Haredi-Juden, der im Jerusalemer Stadtteil Mea Shearim lebte und vor Gericht stand, weil er Haredim in aller Welt um mehrere Millionen Dollar betrogen hatte, beschuldigte, mit diesen beiden Gesetzen Haredi-Zeugen einschüchtern zu wollen. Pruschinowski soll gedroht haben, diese beiden Gesetze gegen alle Haredi-Zeugen anzuwenden, die es wagen, vor israelischen weltlichen Gerichten gegen ihn auszusagen. Viele Haredi-Rabbiner sind der Ansicht, dass eine Aussage vor israelischen weltlichen Gerichten, in denen Araber Richter sein können, eine Denunziation an nichtjüdische Behörden darstellt. Haredi-Juden wie Pruschinowski können daher oft ungestraft Verbrechen begehen, in der Regel Betrügereien, solange sie dies in ihrer eigenen Gemeinde tun und nicht so viel stehlen, dass ihre frommen Opfer dazu gebracht werden, eine schwere Sünde zu begehen, um ihr Geld zurückzubekommen. Die gleiche Situation herrscht in einigen der jüdischen Haredi-Gemeinden in den Vereinigten Staaten, aber die amerikanische Presse berichtet selten über diese Fälle und bietet auch keine halachischen Erklärungen. Hinweis zur Bibliografie: Seriöse Bücher, die ein gesellschaftliches Phänomen beschreiben, enthalten in der Regel eine bibliografische Auflistung oder einen Aufsatz, in dem die von den Autoren herangezogenen Primär- und Sekundärquellen aufgeführt und vielleicht kurz besprochen werden. Seit einigen Jahren haben wir eine beträchtliche Anzahl von Büchern auf Englisch und Hebräisch gelesen, die sich mit dem Judentum und dem Staat Israel befassen. In unserem Buch haben wir uns entschieden, nur minimal auf die englischen Bücher zu verweisen, wir haben uns hauptsächlich auf die israelisch-hebräische Presse, grundlegende jüdische religiöse und in einigen Fällen literarische Texte und einige gelehrte hebräische Artikel, die in israelischen Zeitschriften und Magazinen veröffentlicht wurden, verlassen. Diese haben wir in unserem Text gekennzeichnet. Der erste Grund dafür ist, dass hebräische Quellen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die relevantesten sind, wenn es um den jüdischen Fundamentalismus in Israel geht. Wir sind uns jedoch bewusst, dass die Zahl der Bücher, die sich mit Aspekten oder Hintergründen unseres Themas befassen und in Englisch und anderen Sprachen als Hebräisch veröffentlicht werden, groß ist. Wir möchten eine Erklärung dafür geben, warum wir einen Großteil dieser umfangreichen Literatur nicht zitiert und meist auch ignoriert haben. Wir glauben, dass die überwältigende Mehrheit der Bücher über Judentum und Israel, insbesondere in englischer Sprache, ihre Themen verzerrt. Die Fälschung ist manchmal das Ergebnis einer offensichtlichen Lüge, aber hauptsächlich aufgrund des Auslassens der wichtigsten Tatsachen, die dazu führen können, dass der Autor eine negative Sicht auf sein Thema sieht. Viele der Bücher, die in diese Kategorie fallen, können mit vielen literarischen Werken vergleichbar sein, die unter totalitären Systemen produziert wurden, ob religiös oder säkular und ob sie in einem Land verkörpert sind oder nicht. Wir leugnen nicht, dass die in englischer Sprache veröffentlichten Bücher über Israel und das Judentum wertvoll sind, sie können und enthalten oft korrekte und wertvolle Informationen. Die Bücher der Stalinisten über die Sowjetunion unter Stalin oder seinen Nachfolgern, die Bücher der Anhänger Khomeini über den Iran und die Bücher der Anhänger des christlichen Fundamentalismus über den christlichen Fundamentalismus enthalten normalerweise korrekte und wertvolle Informationen. Es gibt viele andere ähnliche Beispiele. Was diese Bücher oft unzuverlässig macht, ist nicht die Lüge, sondern die absichtliche Auslassung. Was das Judentum und Israel betrifft, sind die Auslassungen in englischsprachigen Büchern außerhalb Israels deutlich und zahlreicher als in der hebräischen Literatur Israels. Die Auslassungen im Zusammenhang mit unserem jüdischen Fundamentalismus-Thema finden sich in den gleichen Gründen für die Entschuldigung, die literarische Auslassungen in jedem totalitären System. Die hebräische Information kann und sollte verwendet werden, um Lücken in der englischen Sprache zu kompensieren. Die hebräische Berichterstattung über den jüdischen Fundamentalismus ist vollständig und nicht ausgelassen, da der jüdische Fundamentalismus, wie unser Buch zeigt, eine direkte Bedrohung für den Glauben und die Lebensweise der meisten jüdischen Israelis darstellt. Wenn der jüdische Fundamentalismus stärker wird, könnte er die israelische Demokratie zerstören. Diese Gefahr existiert nicht in der Diaspora, wo die Juden von Demokratie und Pluralismus profitieren, selbst wenn sie die schlimmsten Aspekte des jüdischen Fundamentalismus unterstützen. Aus unserer Sicht sind die Fehler des Staates Israel durch den offenen und verdeckten Einfluss des Zionismus und des jüdischen Fundamentalismus verursacht worden. Die gegenwärtige Realität des Staates Israel im Austausch für einen jüdisch-fundamentalistischen Staat, sei es Haredi oder messianisch, würde den Juden, den Palästinensern und sogar den gesamten Nahen Osten schlimmer machen. Wir glauben, dass unser Buch, das hauptsächlich auf hebräischen Quellen basiert, zum ersten Mal in englischer Sprache richtig auf diese Gefahr hinweist. Zur Untermauerung unserer obigen Ausführungen werden wir eine kurze Liste wichtiger Themen in Israel und in der jüdischen Geschichte der Diaspora vor der Neuzeit vorlegen, die für den jüdischen Fundamentalismus von Bedeutung sind, in der englischsprachigen Literatur über Israel und das Judentum jedoch nicht erwähnt werden. Wir werden zunächst zwei Themen betrachten, die eng mit dem jüdischen Fundamentalismus verbunden sind, aber in unserem Buch nicht ausdrücklich erwähnt werden. Danach werden wir einige Themen vorstellen, die zwar in unserem Buch behandelt werden, aber in der umfangreichen englischsprachigen Literatur nicht erwähnt werden. Während der Vorwahlen der Arbeitspartei im israelischen Wahlkampf 1999 tauchten in der hebräischen Presse Anschuldigungen auf, wonach es in drusischen und arabischen Sektoren der Partei zu Betrug bei der Stimmenauszählung gekommen sei. Die Verwendung solcher Ausdrücke sollte Anlass zur Sorge geben. Politische Parteien in den Vereinigten Staaten und Großbritannien nennen keine jüdischen, nichtjüdischen oder ähnlichen Sektoren. Leser der israelischen hebräischen Presse wissen, dass ein Araber oder Drus, das heißt ein Nichtjude, der israelischer Staatsbürger ist, auch wenn er in Tel Aviv oder Haifa wohnt, nicht dem Zweig der Arbeitspartei seines Viertels angehören kann, diese Person muss einem der beiden Sektoren angehören, die für Drusen bzw. Araber existieren. Juden können nicht einem dieser Sektoren angehören. Folglich kann ein in Tel Aviv lebender Araber bei den Vorwahlen der israelischen Arbeitspartei nur als Mitglied des arabischen Sektors abstimmen und nicht zusammen mit seinen Nachbarn. Je nach der sozialen Struktur der Arbeitspartei gibt es auch andere Sektoren. Der Kibbuzim-Sektor ist ein Beispiel dafür. In diesen anderen Sektoren schwankt die Mitgliedschaft entsprechend den natürlichen Bevölkerungsbewegungen und nicht nach rassistischen Kriterien. Ein Kibbuz-Mitglied der Arbeitspartei, das den Kibbuz verlässt, um sich in Tel Aviv niederzulassen, wird Mitglied der Parteizweigstelle seines neuen Wohnviertels, umgekehrt wird ein Tel Aviv-Mitglied der Arbeitspartei, das sich einem Kibbuz anschließt, automatisch Mitglied des Kibbuz-Sektors. Im Gegensatz dazu bleibt ein arabisches Mitglied der Arbeitspartei ein Araber, wo auch immer er lebt, ethnisch oder genauer gesagt religiös eingegrenzt. Ein solcher Vorschlag für die Funktionsweise politischer Parteien in den Vereinigten Staaten oder Großbritannien würde schnell als antisemitisch bezeichnet und zu Recht verurteilt werden. Ein solcher Vorschlag würde in der Presse und in anderer Literatur, die sich mit den Vereinigten Staaten und oder Großbritannien befasst, ausgiebig diskutiert werden. In den umfangreichen englischsprachigen Beschreibungen Israels wird dieses Phänomen, obwohl es in Israel bekannt ist, fast nie erwähnt. Die möglichen Gründe für die oben genannten Auslassungen sind höchstwahrscheinlich die gleichen wie für andere ähnliche Auslassungen. Der erste und wichtigste mögliche Grund ist, dass viele Juden und diejenigen, die mit ihnen sympathisieren, die Rechte der Juden aus der Diaspora als Minderheit vermeiden wollen, mit dem Recht der Juden, Nichtjuden in Gebieten, in denen die Mehrheit der Juden an der Macht steht, zu verweigern. Wir glauben, dass der jüdische Fundamentalismus als Überlebensstrategie des Glaubens eindeutig und unbewusst die Rechtfertigung der Diskriminierung und ihrer Verschleierung rechtfertigt. Wie wir in unserem Buch erwähnen, hat der jüdische Fundamentalismus in Israel einen großen Teil der Gesellschaft beeinflusst. Seine Auswirkungen auf die Grundsätze der israelischen Staatspolitik waren besonders bemerkenswert, aber auch seine implizite Wirkung auf die Mehrheit der Juden in der Diaspora war deutlich. Aus unserer Sicht haben zwei weitere Gründe dazu geführt, dass einige wichtige Fakten in der englischen Diskussion über das israelische Phänomen ausgelassen wurden, was viele beunruhigen könnte. In vielen englischen Texten über das Judentum und Israel als jüdischen Staat gibt es eine versteckte und manchmal weniger versteckte Annahme, dass die Juden moralisch überlegen sind als alle anderen Völker. Dies ist der wichtigste Glaube der jüdischen Fundamentalisten, die fast alles verurteilen, was nicht jüdisch ist, hauptsächlich, weil es nicht jüdisch ist. Viele Juden, wenn sie dazu in der Lage sind, praktizieren die gleiche Diskriminierung gegenüber Nichtjuden wie einige Nichtjuden gegenüber Juden, und jede Diskussion über diese Tatsache untergräbt die Theorie der moralischen Überlegenheit des Juden. Obwohl wir das als Teil der rassistischen Theorien betrachten, gegen die wir kämpfen, verstehen wir, dass die Menschen, einschließlich der Juden, leider oft fremdenfeindlich sind, die von historischen Umständen beeinflusst werden. Daher können und sollten die Juden in demselben Kontext wie alle anderen Menschen angesehen werden, und in diesem Zusammenhang sollten Anstrengungen unternommen werden, um die jüdische Fremdenfeindlichkeit zu beseitigen und ihre gegenwärtigen und vergangenen Formen aufzudecken. Der zweite Grund kommt von Autoren und anderen Befürwortern, die die politische Linke Israels verteidigen. Die Labour-Partei verfolgt konsequent offenen Rassismus. Die Likud-Partei, Israels wichtigste Partei auf der rechten Seite, praktiziert Rassismus nicht so stark und weit verbreitet wie die Labour-Party. Im Gegensatz zur Labour-Partei waren und sind die Araber in der Lage, Mitglieder der Likud-Gruppe in ihren eigenen Gemeindezweigen zu werden. In diesem außergewöhnlichen Fall war die Idee, dass die israelische Rechte besser sei als die Labour-Partei, für die linken Dogmatiker und Verteidiger so verabscheut, wie in den 1930er Jahren viele der britischen Ideen, die besser waren als Stalin, für ihre Mitreisenden verabscheut wurden. In beiden Fällen die Zuflucht war und ist die konsequente Vernachlässigung der Tatsachen, die nicht mit dem Dogma. Ein ähnliches Beispiel sind die Kollektivfarmen in Israel. Der Kibbutz ist eines der angesehensten israelischen Phänomene, vor allem von den linken Verteidigern. Es ist eine Tatsache, dass in Israel nur Juden Mitglieder einer Kollektivfarm sein dürfen. Nichtjuden, die Mitglieder einer Kollektivfarm werden wollen, müssen nicht nur die Genehmigung für Mitglieder einer Kollektivfarm erhalten. Als Teilnahmebedingung mussten sie sich zum Judentum bekehren. Israels Oberrabbiner gründeten Konvertierungsschulen für Nichtjuden, die sich in Kollektivfarmen anschließen wollten. Eine der Bedingungen für die Konvertierung von Frauen zum Judentum in diesem und in anderen Fällen war, dass die Nacktheit der Konvertierten durch drei Rabbiner im Reinigungsbad beobachtet werden musste. Andere Bedingungen für die Bekehrung von Nichtjuden, die in Kollektivwirtschaften eintreten wollten, waren leichter als für andere potenzielle Bekehrte. Die israelische hebräische Presse betont regelmäßig die unterschiedlichen Grade des Umwandlungsprozesses und erwähnt immer wieder, dass bislang kein einziger Palästinenser Mitglied einer Kollektivfarm geworden ist. Dieser Punkt ist offensichtlich vom jüdischen Fundamentalismus beeinflusst und wird in englischsprachigen Büchern und Medienberichten über Israel fast immer ignoriert. Wir brauchen nicht zu betonen, dass eine britische oder amerikanische Institution, die Juden erlaubt, Mitglied zu werden, nur wenn sie zum Christentum konvertiert sind, eine breite Diskussion hervorrufen würde. Wissenschaftler und Medienvertreter, die vorgeben, Israel authentisch zu beschreiben, haben, wie bereits angedeutet, kritische Phänomene, die in unserem Buch behandelt werden, systematisch ignoriert, indem sie diese auslesen. Es folgen einige Beispiele dafür. In Kapitel 1 unseres Buches haben wir erwähnt, dass das Konzept des jüdischen Blutes die säkulare israelische Rechte und die religiösen Juden miteinander verbindet. Dieses Konzept, das dem Blut eines getöteten oder verwundeten Juden einen unendlich höheren Wert beimisst als dem Blut eines getöteten oder verwundeten Nichtjuden, ist in der israelischen Politik von höchster Bedeutung. Die Netanjahu-Regierung weigerte sich 1998, selbst auf Drängen der US-Regierung, palästinensische Gefangene freizulassen, die Juden getötet hatten, unabhängig davon, ob es sich um bei einem Zusammenstoß getötete Soldaten oder bei einem Terroranschlag ermordete Zivilisten handelte. Das Konzept des jüdischen Blutes war der einzig mögliche Grund dafür. Dieselbe Netanjahu-Regierung wie auch einige frühere israelische Regierungen haben sich nicht dagegen gewehrt, palästinensische Gefangene freizulassen, die andere Palästinenser getötet haben. Bei den getöteten Palästinensern wurde in der Regel davon ausgegangen, dass es sich um Agenten der israelischen Geheimpolizei handelte. Das gleiche gilt für die israelische Sicherheitszone im Südlibanon und für die südlibanesische Enea. Der Hauptgrund für die Schaffung dieser Einrichtungen, die einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon verhindert haben, war der vom jüdischen Fundamentalismus beeinflusste israelische Wunsch, jüdisches Blut zu retten. Die Mehrheit der israelischen Juden hat den getöteten Libanesen wenig Beachtung geschenkt, ganz gleich, ob es sich um Angehörige der südlibanesischen Armee oder einfach um Bewohner dieser Zone handelte. Dagegen gab es bei fast jedem jüdischen Todesopfer einen Ausbruch von Trauer und sogar Proteste. Israelische Demonstranten, die den Abzug Israels aus dem Libanon forderten, erwähnten nur die israelischen Opfer. Normalerweise haben nur diejenigen israelischen Juden, die sich offen gegen den jüdischen Fundamentalismus in all seinen Aspekten wenden, wie Israel Shakak, einer der Autoren dieses Buches, die libanesischen Opfer erwähnt. Die politisch wichtige Unterscheidung zwischen jüdischem Blut und nichtjüdischem Blut ist den meisten Israelis bekannt, wird aber von fast allen, die über Israel und seine Politik schreiben, ignoriert. Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, argumentierte Rabbi Yosef, der die unbestrittene Loyalität von 10 Schas-Mitgliedern in der Knesset genießt, in einem veröffentlichten Artikel, dass Israel nicht stark genug sei, um christliche Kirchen auf seinem Gebiet zu zerstören, und daher einen Teil der besetzten Gebiete an die Palästinenser zurückgeben sollte. Andernfalls, so Rabbi Yosef, könnten Juden in einem Krieg getötet werden, der ausbrechen könnte. Wir wiesen darauf hin, dass die meisten Autoren, die Rabbi Yosef's angebliche Davish-Learnings diskutierten, seine Gründe für die Befürwortung von Zugeständnissen ausließen und damit fälschten. Rabbi Yosef betonte nicht nur die Schwäche Israels, sondern erklärte sich auch bereit, die Zerstörung götzendienerischer, christlicher Kirchen zu befehlen, wenn Israel und die Juden stark genug wären, dies ohne ernsthaften Schaden für die Juden zu tun. Rabbi Yosef veranschaulichte damit den heftigen und sichtbaren Hass auf das Christentum und die Christen, der bei fundamentalistischen Juden und, in geringerem Maße, bei vielen anderen israelischen Juden der politischen Rechten zu beobachten ist. Obwohl die Diskriminierung und Verfolgung von Juden in christlichen Ländern dazu beigetragen hat, einige säkulare Juden zu dieser fundamentalistischen Haltung zu bewegen, ist dies nicht die einzige Erklärung. Orientalische jüdische Rabbiner und in geringerem Maße ihre Anhänger, die aus muslimischen Ländern kamen, in denen sie im Allgemeinen nicht von Christen verfolgt wurden, haben mehr Hass auf das Christentum und seine Symbole zum Ausdruck gebracht als die fundamentalistischen europäischen Rabbiner und ihre Anhänger, die von Christen verfolgt wurden. Bei der Behandlung politischer Faktoren in unserem Buch haben wir viele der oft kleinlichen Formen des Hasses auf das Christentum, die offiziell gebilligt werden, nicht erwähnt. Ein Beispiel dafür ist, dass die israelischen Bildungsbehörden das internationale Pluszeichen aus den Lehrbüchern für Grundrechenarten in den ersten Klassen der israelischen Schulen entfernt haben. Angeblich könnte dieses Pluszeichen, das ein Kreuz ist, kleine jüdische Kinder religiös korrumpieren. Anstelle des verletzenden Kreuzes haben die Behörden ein großes T eingesetzt. Diese Ersetzung wurde einige Jahre nach der Staatsgründung Israels vorgenommen. Der Einfluss des jüdischen Fundamentalismus war dafür verantwortlich. Hätten die Taliban in Afghanistan, das iranische Regime oder China während der Kulturrevolution diese Ersetzung vorgenommen, wäre dies wahrscheinlich ausführlich diskutiert worden. In englischsprachigen Artikeln und Büchern, die sich mit der israelisch-jüdischen Gesellschaft und dem Judentum befassen, wurde diese leicht zu entdeckende Tatsache hingegen ausgelassen. Diese Auslassung ist nur ein Beweis dafür, dass die meisten Bücher dieses Genres unzuverlässig sind. Im zweiten Kapitel weisen wir auf die spezifische Diskriminierung und Misshandlung von Frauen durch jüdische Fundamentalisten hin. Die Diskussion der israelischen Hebräer über diese Diskriminierung und Misshandlung und die Kritik der israelischen jüdischen Feministinnen an dieser Diskriminierung und Misshandlung scheinen nicht beeindruckt zu sein, und die Autoren von englischsprachigen Büchern und Artikeln über Israel erwähnen das Phänomen selten. Sie erkennen nicht, dass bis in die Neuzeit die meisten jüdischen Frauen blieben Analphabeten und wurden von den Rabbinern verweigert Bildung. Sie und andere verurteilten den Missbrauch von Frauen im Iran und in anderen Ländern, lehnten jedoch ab, die schwerwiegenderen Misshandlungen von Frauen in Israel zu nennen. Stattdessen verherrlichen die jüdischen Feministinnen in ihren Schriften mehrere bedeutende jüdische Frauen, die in der Bibel erwähnt werden, und eine im Talmud erwähnte Frau, Boria, die Frau des heiligen Rabbiner Meir aus dem 2. Jahrhundert war. Jüdische Feministinnen und andere englischsprachige Schriftsteller aus der Diaspora ignorierten jegliche abwertende Geschichten über Frauen in der Talmud-Literatur, sie haben auch nicht zugegeben, dass keine jüdische Frau von der Brücke bis zum heutigen Einfluss der jüdischen Bevölkerung in Westeuropa im 17. Jahrhundert wichtig genug war, um als führende Figur in der jüdischen Geschichte betont zu werden. Im Gegensatz dazu wurden im selben Zeitraum viele Frauen in der westlichen christlichen Welt führende Persönlichkeiten in vielen Bereichen, einschließlich der Religion, trotz der bekannten Diskriminierung von Frauen durch das Christentum. Die unvermeidliche Schlussfolgerung ist, dass die englischen Quellen unzuverlässig sind, nicht nur in Bezug auf die Untersuchung der Einstellungen der jüdischen Fundamentalisten gegenüber Frauen, sondern auch im Allgemeinen in Bezug auf die Stellung der Frauen im historischen Judentum. Im zweiten Kapitel, in dem wir das Thema jüdisches Blut diskutieren, zitieren wir den bereits erwähnten Rabbi Josef und den ehemaligen israelischen Chefrabbiner Mordechai Eliyahu, die beide frommen Juden befohlen haben, keine Blutspenden von Nichtjuden anzunehmen, es sei denn, sie sind in Lebensgefahr. Diese beiden herausragenden Rabbiner und andere, die diese Ansicht innerhalb und außerhalb Israels teilen, haben sie nicht erfunden. Diese und andere Ansichten, die seit Beginn der Bluttransfusionen bestehen, basieren auf einem Talmudverbot, das nicht jüdische Krankenschwestern erlaubt, jüdische Kinder zu stillen. Die Begründung für das Verbot war, dass die Milch von nichtjüdischen Frauen schädliche Auswirkungen auf jüdische Kinder hatte. Im zweiten Kapitel zitieren wir eine Diskussion über das jüdische Blut, die 1995 in der beliebtesten hebräischen Tageszeitung und anderen hebräischen Zeitungen in Israel veröffentlicht wurde. Wir können davon ausgehen, dass die Leser des Buches, die nicht alphabetisch in Hebräisch und wer nicht im Voraus informiert über eine solche Diskussion in der hebräischen Presse würde nicht wissen, dass das Verbot der frommen Juden erhalten Bluttransfusionen von Nichtjuden, und manchmal sogar von säkularen Juden. Dieses Verbot findet man nicht in englischen Artikeln oder Büchern über das Judentum oder die jüdische Gesellschaft in Israel. Einige fundamentalistische Juden können dieses Thema unter ihnen diskutieren, aber sie beschränken diese Diskussion auf ihre eigene Gruppe und werden nicht auf Englisch veröffentlicht. Es wäre absurd zu sagen, dass Gelehrte, Schriftsteller und andere auf der ganzen Welt in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts keine ähnlichen Verordnungen der höchsten Führer der christlichen Kirche diskutieren und angreifen würden, die Christen verbieten, Bluttransfusionen von Juden zu akzeptieren. Das Verbot ist kein Geheimnis. Die israelische hebräische Presse diskutierte das Thema offen. Dies ist ein weiteres Beispiel für die Verzerrung der Fakten durch Auslassungen, die die englische Berichterstattung über alle Aspekte der jüdischen Gesellschaft in Israel unzuverlässig machen. Im dritten Kapitel diskutieren wir kurz, wie die Anhänger des Rabbi Josef und Schach versuchten, sich gegenseitig mit Magie zu bekämpfen. Dies geschah, nachdem der Kampf zwischen diesen beiden wichtigsten Rabbiner wurde intensiv. Die politische Bedeutung hier geht über den Streit um Josef Sach hinaus, der angebliche Gebrauch von Magie ist Teil einer tiefen Spaltung zwischen Israeliten A und Israeliten B, die sowohl in unseren vorherigen Schriften als auch in unserem Vokabular definiert sind. Mitglieder von Israel B, die einige historische jüdische Praktiken befolgen und Magie und Hexerei praktizieren, sie praktizierten es oft selbst oder folgten Anweisungen, die angeblich von Rabbiner und Kabbalisten stammen. Das hebräische Buch, das Rezepte für Zauberei und Hexerei ausführlich beschreibt, ist seit Jahren ein israelischer Bestseller. In Israel erhielten diejenigen, die durch den Gebrauch von Magie als erfolgreich erachtet wurden, oft politische Macht. Die meisten israelischen Politikwissenschaftler sind sich einig, dass einer der wichtigsten Gründe für Netanjahus Wahlsieg 1996 darin bestand, dass er während seines Wahlkampfes exklusiv vom Kabbalisten Rabbi Kaduri gesegnet wurde und dass viele jüdische Zauberer und Kabbalisten sich entschieden weigerten, Peres zu segnen. Nur Hasidiko Belzer Abi sagte, er sei neutral gegenüber Peres. Der Rabbi Kaduri ist nach wie vor ein Hollywood-Star, der in der hebräischen israelischen Presse weit verbreitet ist. Als er mit einer Ausrüstung, die normalerweise für Besucher verwendet wird, um Unterwassermeereslebewesen zu sehen, unter die Oberfläche von Eilat fuhr, wurde er im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Medien, und er soll auch einen Zauber gesetzt haben, um Erdbeben zu vermeiden, die von Wissenschaftlern vorhergesagt wurden. Er behauptete, das Erdbeben von Juden auf Nichtjuden übertragen zu haben. Viele israelische Juden glauben dieser Behauptung, da das vorhergesagte Erdbeben in Eilat gering war, aber im Oberägypten viel schlimmer war. Ein weiteres Beispiel für die Beliebtheit der Magie in Israel war der Prozess des Bezirksgerichts von Jerusalem 1999 gegen Ariel Dery, ein führender Politiker der Schas-Partei. Trotz der Tatsache, dass Derek Dutzende von Talismen auf seinem Körper hängt und von den berühmtesten Kabbalisten gesegnet wurde, die Derek auch an anderen magischen Zeremonien vertreten, wurde Derek wegen Bestechung verurteilt und verurteilt. Parallel zum Prozess fand in Jerusalem eine wissenschaftliche Konferenz über Magie und Hexerei im Judentum statt. Tom Segev, Kolumnist der Zeitung Haaretz und einer der bekanntesten israelischen Autoren, schrieb, dass jüdische Magie im Judentum nichts Neues ist. Am 26. März 1999 veröffentlichte Segev einen hebräischen Artikel in Haaretz, in dem er ein magisches Rezept aus einem Buch transkribierte, das während der Zeit des Talmud, 200 bis 500 nach Christus, geschrieben wurde, aber im 18. Jahrhundert bei den Juden immer noch populär war. Dieses Rezept wurde entwickelt, um den Richter zu verführen und ihn dazu zu bringen, einen Zauberer ungerechtfertigt zu erklären, und es verlangte Folgendes, einen Löwenjungen mit einem Kupfermesser zu schlachten. Das Blut zu sammeln, zieht ihm das Herz heraus und bringt Blut hinein. Dann schreiben sie die Namen der Engel auf das Gesicht der Welpen und wischen sie die Namen mit einem dreijährigen Wein. Wein und Blut mischen. Nehmen sie als nächstes drei Haufen von Parfums, Namen weggelassen. Nach der Reinigung steht nachts vor der Venus mit Parfüm und Blut, und Parfüm und Blut müssen angezündet werden. Ein solches Verhalten könnte dazu führen, dass der angeklagte Richter freigesprochen wird. Segev berichtete, dass die israelischen Wissenschaftler, die an der Konferenz teilnahmen, glaubten, dass Magie ein integraler Bestandteil des Judentums war und in Verschwörungen, die Rabbiner in der Vergangenheit involviert waren. Um diese Ansicht zu stützen, zitiert Segev einen Satz aus dem palästinensischen Talmud, der die Anwesenheit einer großen Anzahl von Hohenpriestern während des Zweiten Tempels auf die häufige Anwendung von Hexerei, um einander zu töten, zurückzuführen. Diese Sichtweise, die im palästinensischen Talmud ausgedrückt wird, ist möglicherweise falsch, die große Anzahl der Hohenpriester in dieser Zeit ist wahrscheinlich auf Bestechungsgelder und andere politische Maßnahmen der damaligen säkularen, hauptsächlich jüdischen, Behörden im Zusammenhang mit der Ernennung zurückzuführen. Diese Ansicht wird in den englischen Schriften über das Judentum nicht zitiert, aber sie deutet auf den weit verbreiteten Gebrauch von Hexerei hin, als die Juden versuchten, sich gegenseitig zu töten. Das typische Bild der frommen Juden der dritten Periode der jüdischen Geschichte, das in englischen Werken dargestellt wird, ist im Allgemeinen ungültig. Das Bild von frommen Juden aus der Talmudzeit, die nachts vor einem Planeten stehen und versuchen, magische Rituale durchzuführen, ist genauer als die fiktiven Beschreibungen, die von Apologeten bereitgestellt werden, und kann uns helfen, die Realität der jüdischen Gesellschaft in Israel besser zu verstehen. In bestimmten jüdischen Gemeinden in New York, London, Paris und anderen Städten ist der Gebrauch von Magie auch im Alltag üblich. Obwohl dieser Aspekt des Judentums offensichtlich politische und soziale Bedeutung hat, ist er in der heutigen Zeit wie die Verwendung von Magie und Hexerei in der Vergangenheit in der englischen Sprache nicht weit verbreitet und daher für diejenigen unbekannt, die nicht verstehen Hebräisch. In allen bekannten Gesellschaften gab es Menschen, die von Magie abhängig waren, und das ist immer noch so. Dieser Versuch, die Trends der Vergangenheit und Gegenwart zu verschleiern, war in Israel weit verbreitet und verbreitete sich in der englischsprachigen Geschichte der Juden. Die Ersetzung historischer Tatsachen durch die apologetische Lehre machte diese historischen Texte zumindest unzuverlässig und vielleicht nicht für die Untersuchung geeignet. In den Kapiteln 4 und 5 haben wir uns mit den religiösen jüdischen Siedlern in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten und mit Gash Emunim, der Bewegung, aus der die Siedler hervorgegangen sind, beschäftigt. Trotz der Aufmerksamkeit, die der Frage der israelischen Siedlungen in den Gebieten gewidmet wurde, hat die englischsprachige Berichterstattung die beiden wichtigsten Überlegungen, ohne die ein angemessenes Verständnis dieses Gesamtthemas unmöglich ist, fast vollständig vernachlässigt. Die erste Überlegung ist, dass der Drang zur Besiedlung theologisch motiviert ist und eine Manifestation des jüdischen Fundamentalismus darstellt. In Diskussionen über die Pflichten, die Menschen in Ländern, die von muslimischen Fundamentalisten regiert oder beeinflusst werden, zu erfüllen haben, werden die religiösen Gründe hervorgehoben. In den meisten englischsprachigen Diskussionen über jüdische religiöse Siedlungen fehlen die religiösen Gründe jedoch entweder völlig oder werden durch Bibelzitate ersetzt, die von den Siedlern vorgetragen werden. In unserem Text haben wir gezeigt, dass die wahren Motivationsfaktoren für die religiösen Siedler, von denen einige an unwahrscheinliche Orte gezogen sind, nur minimale Verbindungen zur Bibel haben. Die wahren Gründe gehen vielmehr von einer speziellen Idee des jüdischen Fundamentalismus aus. Diese Idee behauptet, dass der Messias bald kommen wird, und postuliert, dass sich die Welt bereits im messianischen Zeitalter befindet. Zu Beginn von Kapitel 4 haben wir festgestellt, dass die messianische Ideologie als radikaler Teil des jüdischen Fundamentalismus auf den Unterschieden und Gegensätzen zwischen Juden und Nichtjuden und nicht nur zwischen Juden und Arabern oder Muslimen beruht. Die Autoren englischsprachiger Bücher, Artikel und Buchbesprechungen haben diesen grundlegenden Grundsatz nur selten erwähnt, wobei die wichtigsten Ausnahmen diejenigen Autoren sind, die die ungültige, aus dem Zusammenhang gerissene, bösartige und giftige antisemitische Literatur verfasst haben. Die veröffentlichten Rezensionen von Jehoshaphat Harkabis Buch Israels Verhängnisvolle Stunde sind ein gutes Beispiel für diesen Punkt. Die hebräische Originalausgabe dieses Buches wurde zuerst in Israel veröffentlicht, die englische Ausgabe erschien dann 1988 in den Vereinigten Staaten. Harkabis Buch fand in den Vereinigten Staaten aufgrund seiner Analyse der israelischen Politik in den 1980er Jahren und seiner Betonung der Unterschiede zwischen der Arbeitspartei und dem Likud in der Außenpolitik große Beachtung. In einem entscheidenden Kapitel, aus dem wir in unserem Text zitiert und paraphrasiert haben, analysiert Harkabi einige wichtige Fragen des jüdischen Fundamentalismus und betont die Bedeutung der messianischen Ideologie in diesem Kontext. Harkabis Buch wurde in amerikanischen Publikationen ausgiebig rezensiert, aber nur ein Rezensent in einer progressiven Publikation mit geringer Auflage bezog sich auf dieses entscheidende Kapitel. Die anderen Rezensenten in amerikanischen Publikationen vermieden jede Erwähnung dieses Kapitels bzw. seines Inhalts. Die Rezensenten in Israel betonten dieses Kapitel in ihren Kommentaren. Der Unterschied zwischen den Rezensionen in den Vereinigten Staaten und Israel ist bezeichnend. Bei der Behauptung, dass es Unterschiede und Gegensätze zwischen Juden und Nichtjuden gibt, ist die messianische Ideologie nach wie vor der wichtigste Motivationsfaktor für Gash Emunim und seine wichtigste Unterstützerin, die nationalreligiöse Partei. Diejenigen, die über die israelisch-jüdische Gesellschaft und das Judentum geschrieben haben, ohne dies zu erwähnen, haben das Verständnis verzerrt. Die Bedeutung dieser Tatsache wird besonders deutlich, wenn man die breite direkte und indirekte Unterstützung für Gash Emunim betrachtet. Etwa die Hälfte der jüdischen Bevölkerung Israels unterstützt Gash Emunim. Die Unterstützung, insbesondere in Form von Geld, durch Juden in der Diaspora ist ebenfalls von großer Bedeutung. Viele Orthodoxe und andere Juden in New York City und anderswo wurden und werden durch das, was sie in der auflagenstärksten jüdischen Wochenzeitung Amerikas, der Jewish Press, lesen, ermutigt, Gash Emunim zu unterstützen. Die in Brooklyn erscheinende Jewish Press war und ist ein redaktioneller Befürworter von Gash Emunim und veröffentlicht oft Meinungsartikel, die von führenden Sprechern von Gash Emunim geschrieben wurden. Politiker der Stadt New York und des Bundesstaates New York suchen in Wahlkämpfen regelmäßig die Unterstützung der Jewish Press. Redakteure der Jewish Press haben nicht nur die messianische Ideologie befürwortet, sondern auch ihre Bewunderung für Yigal Amir, den Attentäter von Yitzhak Rabin, zum Ausdruck gebracht. Die New York Times, die von vielen amerikanischen Juden gelesen wird und sie wahrscheinlich beeinflusst, hat ausführliche Analysen des christlichen und muslimischen Fundamentalismus veröffentlicht, aber auf ähnliche Artikel, die den jüdischen Fundamentalismus beschreiben, oder sogar auf Befürwortungen in der Jewish Press verzichtet. Selbst sogenannte liberale amerikanische Zeitschriften wie die Nation und die New York Review of Books, die redaktionelle Kommentare und Artikel veröffentlicht haben, in denen die Rechte der Palästinenser verteidigt und befürwortet werden, haben es versäumt, Analysen des jüdischen Fundamentalismus in ihrem eigenen Land zu veröffentlichen. Die Leser dieser und der meisten anderen Zeitschriften in den Vereinigten Staaten und auch in anderen Ländern wüssten nicht, dass das Ziel von Gush Emunim der Aufbau einer heiligen Gesellschaft ist, deren Kern die jüdischen Siedlungen in den besetzten Gebieten sind, es sei denn, sie lesen Bücher und Artikel, die in Israel auf Hebräisch veröffentlicht werden. Es ist unzureichend, wenn nicht gar töricht, für die Rechte der Palästinenser einzutreten, ohne die Hauptursache für die Verweigerung dieser Rechte zu verstehen und darauf hinzuweisen, der jüdische Fundamentalismus im Allgemeinen und die messianische Variante im Besonderen. Über das Massaker von Goldstein, das in Kapitel 6 behandelt wird, wurde in der englischen Presse nur unzureichend berichtet. Dass die israelisch-jüdische Gesellschaft in ihrer Haltung zum Massaker gespalten war, wurde zwar in der hebräischen, nicht aber in der englischen Presse und Literatur deutlich. Vor dem Massaker wurde Goldsteins Weigerung, als Arzt aus religiösen Gründen nicht jüdische Patienten, darunter auch Soldaten, die mit ihm in der Armee dienten, zu behandeln, in der englischen Berichterstattung zwar kurz erwähnt, aber nur am Rande behandelt. Goldstein leitete seine Ansichten eindeutig von fundamentalistischen Auslegungen heiliger hebräischer Texte ab. In der englischen Berichterstattung wurde angedeutet, dass er lediglich den Lehren von Rabbi Meir Kahane folgte, einem Prügelknaben der amerikanischen Presse. In Wirklichkeit waren Goldsteins Ansichten breiter angelegt und im jüdischen Fundamentalismus verankert. Goldstein, der als Erwachsener nach Israel eingewandert war, stand vor seiner Ankunft in Israel unter dem Einfluss des Lubavitcher Rebbe und seines einflussreichen Schülers, Rabbi Ginzburg H. Darüber hinaus wurde seine Haltung von wichtigen israelischen Politikern und dem Verteidigungsminister gebilligt. In den Artikeln der hebräischen Presse, auf die wir in unserem Text Bezug genommen haben, wurden diese Punkte eingehend erörtert, in der englischen Berichterstattung wurde vieles davon nicht erwähnt. In Kapitel 6 haben wir gezeigt, wie gut dokumentierte Merkmale des jüdischen Fundamentalismus in den letzten 800 Jahren, der dritten und längsten Periode der jüdischen Geschichte, das heutige Judentum im Staat Israel und auch in der Diaspora beeinflusst haben und weiterhin beeinflussen. Sowohl die populären als auch die wissenschaftlicheren und renommiert ehrenjüdischen Standardgeschichten, die in englischer Sprache verfasst sind, lassen die meisten dieser Merkmale aus. Die historischen Merkmale des jüdischen Fundamentalismus zeigten sich im Rabin-Attentat und in den Reaktionen darauf. Aufgrund von Auslassungen, Verzerrungen und mangelnder Kritik am jüdischen Fundamentalismus konnte und wollte die englischsprachige Berichterstattung das Rabin-Attentat nicht in den richtigen Kontext stellen und war daher irreführend. Hier geht es um wichtige Fragen, die in den üblichen jüdischen Geschichtsbüchern alle ausgelassen werden. Der erste davon, der ernsthaften Studenten der dritten Periode der jüdischen Geschichte und insbesondere denjenigen, die sich mit dem jüdischen Religionsgesetz und der Orthodoxie auskennen, wohlbekannt ist, besteht darin, dass die jüdische Gesellschaft, bevor sie durch äußere moderne Einflüsse beeinflusst wurde, nicht tolerant war. Im Gegenteil, autonome jüdische Autoritäten verfolgten Abweichler, vielleicht mehr als christliche und muslimische Autoritäten in ihren jeweiligen Religionen und sicherlich mehr als heidnische, buddhistische und hinduistische Autoritäten. Die intoleranten Haltungen und Aktivitäten, die in den heiligen Texten des jüdischen Fundamentalismus in all seinen Varianten verankert sind, beeinflussten das Verhalten und die Politik der Juden, vor allem, wenn sie über autonome Macht verfügten. Um den gegenwärtigen Gefahren des jüdischen Fundamentalismus entgegenzutreten, ist es zunächst notwendig, seine historische Grundlage aufzuzeigen. Wie wir wiederholt festgestellt haben, haben die meisten Autoren von Büchern über das Judentum in englischer Sprache dies nicht getan. Beeinflusst durch ihr Erbe haben sich viele Juden leider entweder gleichgültig gegenüber der Unterdrückung der PalästinenserInnen und durch den Staat Israel verhalten oder haben zuweilen Unterdrückungshandlungen als mögliche Gefahr für Juden kritisiert. Einige dieser Personen verurteilen beispielsweise die Anwendung von Folter als bedingungslos unmenschlich, wenn sie von anderen Staaten als Israel angewandt wird, aber sie argumentieren pragmatisch, dass ihre Anwendung durch israelische Behörden aufgrund der weltweiten öffentlichen Meinung nicht im besten Interesse Israels ist. Viele dieser Menschen in den Vereinigten Staaten sind eifrige Verfechter und Kämpfer für die Trennung von Religion und Staat in ihrem eigenen Land, aber sie reagieren anders, wenn es um Israel geht. Sie kritisieren das israelische Religionsministerium, das fast immer von jüdischen religiösen Parteien unter dem Einfluss des jüdischen Fundamentalismus kontrolliert wird, nicht, ja sie unterstützen es sogar meistens, weil es nur 2% seines Budgets für Nichtjuden bereitstellt, obwohl fast 20% der israelischen Bevölkerung aus Muslimen und Christen besteht. Sowohl in Israel als auch in der Diaspora waren die relativ wenigen Juden, die versucht haben, Nichtjuden gegen Diskriminierung und Unterdrückung durch Juden zu verteidigen, diejenigen, die von modernen Gerechtigkeitstheorien beeinflusst wurden. Die Tatsache, dass die Mehrheit der Juden nicht gegen die jüdische Diskriminierung von Nichtjuden protestiert, sondern sie sogar unterstützt, insbesondere im jüdischen Staat, zeigt zumindest in gewissem Maße den bewussten und unbewussten Einfluss des jüdischen Fundamentalismus. Wir glauben, dass die Versuche, die historische Realität im Judentum und in den jüdischen Gesellschaften zu verbergen, falsch waren, als Juden in den meisten Ländern diskriminiert und verfolgt wurden. Jahrhunderts, in dem die Juden in vielen Gesellschaften mehr Macht erlangt haben als jede andere Minderheitengruppe mit einer vergleichbaren Anzahl, und in dem ein jüdischer Staat mit Atomwaffen von den Vereinigten Staaten geschützt wird, ist die Verfälschung der jüdischen Geschichte durch Auslassung rein nachteilig und völlig inakzeptabel. Das fast völlige Fehlen einer Diskussion der oben genannten intoleranten Aspekte der jüdischen Vergangenheit und Gegenwart in englischsprachigen Büchern hat uns veranlasst, auf eine traditionelle bibliografische Auflistung oder einen Essay zu verzichten. Die Frage der jüdischen Normalität und die Ausnahmen davon müssen untersucht werden. Juden unterdrückten in vielen Fällen ihr eigenes Volk genauso wie andere Völker. In demselben Zeitraum, in dem Rabbiner anordneten, jüdischen Straftätern die Hände abzuschneiden, taten dies auch spanische Richter sowie die Richter der meisten christlichen und muslimischen Gerichte. Rabbiner ordneten an, dass jüdische Straftäter im polnisch-litauischen Commonwealth an den Pranger gestellt wurden, ebenso wie nichtjüdische Behörden in ganz Europa und in den amerikanischen Kolonien den Pranger als reguläre Bestrafung einsetzten. Die systematische Tötung von Denunzianten, die von bedeutenden Rabbinern als religiöse Pflicht vorgeschrieben wurde, hat in anderen Gesellschaften keine Parallele. Die Tötung von Denunzianten kam und kommt jedoch auch in anderen Gesellschaften vor und ist, wie im Falle der sizilianischen Gesellschaft, oft gut bekannt. Wissenschaftliche historische Werke, historische Romane und die klassische Literatur vieler Länder und Gesellschaften im Allgemeinen beschreiben die manchmal angewandte Strafe der Tötung von Informanten. Im Gegensatz dazu haben die großen jüdischen Historiker, die über die dritte Periode der jüdischen Geschichte geschrieben haben, zum Beispiel Salöwe Baron, Simon Duppen und Yitzhak Beer, solche Hinweise in ihren Werken ausgelassen. Andere angesehene jüdische Historiker, die sich mit dem polnisch-litauischen Commonwealth, dem christlichen Spanien und Deutschland beschäftigt haben, haben dies ebenfalls getan. Zahlreiche israelische Wissenschaftler, die auf Hebräisch geschrieben haben und aus denen wir in unserem Text zitiert und paraphrasiert haben, haben dagegen mehr Ehrlichkeit in ihrer Wissenschaft bewiesen, indem sie Beispiele für die systematische Ermordung jüdischer Spitzel durch Juden anführten. Folglich müssen diejenigen Leser, die des Hebräischen nicht mächtig sind oder nicht ausführlich über hebräische Bücher über die jüdische Geschichte informiert wurden, eine verzerrte Wahrnehmung dieses Aspekts der jüdischen Geschichte haben. Diese Überlegung bestärkte uns in unserem Entschluss, auf eine traditionelle bibliografische Auflistung oder einen Essay zu verzichten. Die Verzerrungen, größtenteils durch Auslassungen, in den englischsprachigen Geschichtswerken der dritten Periode der jüdischen Geschichte sind größer und schwerwiegender als die der ersten und zweiten Periode. Der Grund dafür ist offensichtlich. Da das Judentum und die jüdische Geschichte für die Geschichte und Theologie des Christentums bis zur Zeit Jesu und kurz danach so wichtig sind, befassten sich christliche Historiker und Bibelwissenschaftler in ihren oft kritischen Schriften mit der jüdischen Geschichte und der israelitischen Gesellschaft während der ersten beiden Perioden. Die besseren jüdischen Historiker dieser beiden Perioden fühlten sich verpflichtet, den Trends zu folgen, die sich in der Wissenschaft des 19. und 20. Jahrhunderts herausgebildet hatten. Sie beteiligten sich an der kritischen Diskussion, auch wenn sie sich über die ihrer Meinung nach feindseligen Tendenzen der Christen, die über die jüdische Geschichte schrieben, beschwerten. Nur wenige christliche oder muslimische Gelehrte waren oder sind an der jüdischen Geschichte zwischen 70 n. Chr. Und der Neuzeit, der dritten Periode, interessiert. Das apologetische Schreiben über die jüdische Geschichte ist nicht einzigartig. Die meisten nationalen Geschichtswerke enthalten apologetische Schriften. Die jüdische Geschichtsschreibung in englischer Sprache ist weitaus zurückgebliebener als die anderer nationaler Geschichtswerke. Ein Vergleich, der diesen Punkt veranschaulicht, ist der Unterschied zwischen der Entwicklung der Geschichtsschreibung amerikanischer Historiker über die Geschichte der Vereinigten Staaten und der mangelnden Entwicklung der jüdischen Geschichtsschreibung, insbesondere der dritten Periode. In den letzten Jahrzehnten wurden in die Standardlehrbücher für die Geschichte der Vereinigten Staaten zahlreiche negative Aspekte der früheren Diskriminierung und Unterdrückung von Afroamerikanern, amerikanischen Ureinwohnern, Frauen und anderen benachteiligten Minderheitengruppen aufgenommen, die zuvor ausgelassen worden waren. Wie bereits erwähnt, werden in den meisten englischsprachigen Büchern über die jüdische Geschichte, insbesondere über die dritte Periode, die negativen Aspekte der Diskriminierung und Unterdrückung sowohl von Juden als auch von Nichtjuden durch Juden weiterhin ausgelassen. Die schädlichen Auswirkungen dieser Auslassungen bleiben bestehen. Schließlich beunruhigt uns die nahezu einhellige Haltung der englischsprachigen jüdischen Standardgeschichtsschreibung zu Fragen des jüdischen Interesses. Während die neuen israelischen Historiker der 1980er und 1990er Jahre eine fruchtbare Debatte über grundlegende Fragen nicht nur des vergangenen Jahrhunderts in Bezug auf Palästina, sondern der gesamten jüdischen Geschichte ausgelöst haben, haben frühere Historiker, die in englischer Sprache schrieben, Fakten und Streitigkeiten über Interpretationen heikler Punkte ausgelassen. Nachdem wir in unserer bibliografischen Anmerkung bereits ausführlich darauf eingegangen sind, wollen wir hier nur ein weiteres Beispiel anführen, um unseren Standpunkt zu verdeutlichen. Der berühmte Gelehrte Gershom Scholem warf schon früh in seiner Karriere eine wichtige intellektuelle Frage über das Wesen des Judentums auf, bald darauf ließ er sie zusammen mit zahlreichen anderen Gelehrten fallen. Diese Frage wurde dann für Menschen, die kein Hebräisch können, praktisch unbekannt. In seinem ersten englischsprachigen Buch über die jüdische Mystik, Major Trends in Jewish Mysticism, das auf einer Reihe von Vorträgen in New York City basierte, 1941 zum ersten Mal veröffentlicht und mehrfach nachgedruckt wurde, stellte Scholem die Frage, ob Juden, die an die Kabbala glaubten, den Glauben an den Monotheismus bewahrt hätten, der früher so charakteristisch für das Judentum gewesen war. In seiner siebten Vorlesung gegen Ende des fünften Kapitels des Buches schrieb Scholem, nachdem er den Prozess beschrieben hatte, der nach der lurianischen Kabbala durch jüdische Initiative in Gott stattfindet, diesen Prozess mit der monotheistischen Lehre zu versöhnen, die den Kabbalisten wie jedem Juden lieb und teuer war, wurde zur Aufgabe der Theoretiker der kabbalistischen Theosophie. Obwohl sie sich tapfer darum bemühten, kann man nichts sagen, dass sie vollständig erfolgreich waren. Diese beiden verschachtelten Sätze implizieren, dass die populärste Form der Kabbala, an die immer noch viele Juden in Israel und in der Diaspora glauben, nicht monotheistisch ist. Tatsächlich hat Scholem nicht erwähnt, dass viele jüdische Gegner der Kabbala, bevor sie um 1550 und während der jüdischen Aufklärung dominant wurde, die gleiche Frage deutlicher gestellt und ihre Opposition gegen die vorherrschende Lurianis-CHE-Form schärfer zum Ausdruck gebracht haben, mit der Begründung, dass sie den Monotheismus leugne. Seitdem haben Gelehrte, die in englischer Sprache über das Judentum geschrieben haben, einschließlich Scholem selbst in späteren Büchern, bis auf wenige Ausnahmen nicht in Frage gestellt, ob das Judentum in all seinen Formen und zu allen Zeiten monotheistisch war und oder ob viele fromme Juden an den Monotheismus glaubten. Raphael Patai war eine Ausnahme. In den Kapiteln 5 bis 8 seines 1967 erschienenen Buches The Hebrew Goddess, die hebräische Göttin, stellte Patai diese Frage. Israel Shakak, eine weitere Ausnahme, tat dies ebenfalls in seinem neueren Buch Jewish History, Jewish Religion. Die Gelehrten, die in englischer Sprache über das Judentum geschrieben haben, haben sich in ihren Büchern, ebenfalls mit wenigen Ausnahmen, nicht mit der noch wichtigeren Frage beschäftigt, ob das Judentum während seiner gesamten Geschichte feste Grundsätze hatte. Wir sind uns bewusst, dass die Bücher, die wir nicht in eine Bibliographie aufgenommen haben, nützliche Daten enthalten. Wir sind jedoch der Meinung, dass diese Bücher durch absichtliche Auslassungen zu einer schwerwiegenden Verzerrung führen und es nicht unbedingt verdienen, in einer Bibliographie aufgeführt zu werden. Diese Bücher können ohnehin leicht in anderen Bibliographien gefunden werden. Wir fügen diese Anmerkung anstelle einer traditionellen Bibliographie an, um gegen das zu protestieren, was in den jüdischen Studien außerhalb Israels allzu oft geschieht.